8,9. Aufstehen. Hinlegen. Radio Korax hören. Das Morgenmagazin. Radio Korax 95,9. Hallo und guten Morgen. Es ist 7 Uhr auf die Minute genau. Und ihr hört Radio Korax unter anderem. Aber ihr hört vor allem das Morgenmagazin und ihr hört es auf Radio Korax, der 95,9 in Halle und Umgebung. Und ihr hört es vielleicht auch bei den Freien Radios Berlin-Brandenburg auf DAB Plus sowie auf UKW in Berlin auf der 88,4 oder in Potsdam auf der 90,7. Vielleicht habt ihr aber auch aus Leipzig eingeschalten und hört zu über Radio Blau oder ihr seid aus Dresden dabei und hört das Morgenmagazin bei Coloradio oder irgendwo anders in Sachsen und hört zu über das Rundfunkkombinat. Vielleicht aber sitzt ihr auch gerade gemütlich bei einer Tasse Kaffee in Frankfurt an der Oder und hört Radio Swobfurt. Vielleicht aber auch seid ihr in einer Straßenbahn in Magdeburg auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg nach Hause oder sonst wohin und hört zu über Radio Unerhört auf der 90,1. Oder auf DAB Plus. Und last but not least könntet ihr auch gerade in Stuttgart sein und über die 99,2 das Morgenmagazin hören, dem Morgenmagazin lauschen. Mein Name ist Micha. Ich sende hier aus Halle an der Saale im Studio von Radio Korax und ich bin eure moderierende Stimme für die nächsten 3 Stunden, falls ihr wirklich so lange durchhaltet. Ich habe keine andere Wahl. Und wir haben ein umfangreiches Programm heute im Petto. Aber um nicht zu viel zu verraten, werfen wir lediglich einen Blick auf die folgende Stunde. Wir steigen ein mit dem mittelgroßen Themenblock zu Wohnungslosigkeit in Halle, hören dazu ein Interview mit Andreas Hemming vom Projekt Hilfelotsen in Halle um 7.15 Uhr und gegen 7.30 Uhr wollen wir dann ein Studiogespräch hören mit Ute Haupt als Mitglied vom Bündnis Wohnungslosigkeit überwinden und mit der Stadträtin bei der Fraktion Die Linke in Halle. Und dann kommt ein thematischer Wechsel und wir hören uns an eine Buchvorstellung, und zwar das Siebte Kreuz. Und diese Buchvorstellung ist anlässlich eines Jubiläums, aber welches, das ist der Cliffhanger um 7.03 Uhr bei Radio Korax. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber diese Soul-Musikeinlage von eben vor dem Jingle hat mich interessanterweise ein bisschen auf die schöne Musik aus der Rocky Horror Picture Show gebracht. Ich weiß auch nicht warum. Also dachte ich mir, wieso nicht mit Science Fiction in den Tag starten? Day the earth stood still, but he told us where we stand. And Flash Gordon was there in silver underwear, Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Took to the hills, and I really got hot when I saw Jeanette Scott fight a triffid that spits poison and kills. Dana Andrews at Prunes gave him the runes, and passing the muse lots of skills. But when worlds George Pal to his bride, I'm gonna give you some terrible thrills. Like a zuallererst gibt es natürlich keine Picture Show, sondern eine Hörshow. Und am Anfang eines jeden Morgenmagazins oder einiger Morgenmagazine zumindest hören wir einen kleinen Nachrichtenüberblick. Eine Art Presseschau, wenn man so möchte, über eine Auswahl an Schlagzeilen, Nachrichten etc. pp. Diese haben nicht den Anspruch der Vollständigkeit, genau, aber sollen trotzdem informieren. Viel Spaß. US US-Präsidenten, US-Repräsentantenhaus und Senat stimmen für Veröffentlichung der Epstein-Akten. Der US-Senat hat nun ein Gesetz gebilligt, das die Freigabe der Akten des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein erzwingen soll. Kurz zuvor hatte bereits das Repräsentantenhaus mit überwältigender Mehrheit zugestimmt. Der Gesetzesentwurf wird nun an Präsident Trump weitergeleitet. Ermittlern zufolge hat Epstein über Jahre minderjährige Mädchen und junge Frauen missbraucht und Prominenten zugeführt. In kürzlich veröffentlichten E-Mails von Epstein hieß es, dass Trump davon wusste. Unter anderem berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland und viele andere Nachrichtenmedien. In der Taz war heute zu lesen, Zehntausende SlowakInnen protestieren gegen den Demokratieabbau durch Robert Fico. In Bratislava haben am 17. November etwa 50.000 Menschen demonstriert. Auch in anderen Städten gab es Proteste. Seit dem erneuten Amtsantritt von Regierungschef Robert Fico im Oktober 2023 hat sich einiges verändert. Zu viel mussten die Menschen ertragen, denn Fico baut demokratische Strukturen nach und nach ab. Der Abbau des Rundfunks, der Kultur und verschärfte Gesetze gegen queere Menschen. Jüngst die Enthüllung über die Verbindungen von Ficos Berater zu Jeffrey Epstein sowie der Entlassung von Vizepremier Peter Kamet wegen eines Subventionsskandals sind einige Auflistungen, die in der Taz da aufgelistet werden. Bemerkenswert, schreibt die Taz außerdem, ist, wie viele gesellschaftliche Bereiche sich an den Protesten vom 17. November beteiligten und wie viele Strömungen dort zusammengekommen sind. Die DEW berichtet über den Sieg der Sozialistin Jeanette Jara in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Chile. Die Regierungskandidatin Jeanette Jara hat die erste Runde der Präsidentenwahl in Chile knapp gewonnen. Sie muss Mitte Dezember jedoch in eine Stichwahl. Die gemäßigte Kommunistin erreichte fast 27%, wie das Wahlamt nach Auszählung nahezu aller Stimmen mitteilte. Der Rechtspolitiker José Antonio Kast kam nach diesen Auszählungen auf gut 24% der Stimmen. Die beiden stärksten BewerberInnen treten nun am 14. Dezember in einer Stichwahl gegeneinander an. So viel zu einer kleinen Übersicht zu Ereignissen der letzten Tage, die heute so in den Nachrichten und Tageszeitungen zu lesen waren. Wir wollen uns jetzt einem anderen Thema widmen, das keine einmalige Erscheinung ist. Das Thema Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit nämlich. Und das ist eins, das liegt hier bei Radio Korax immer mal wieder auf dem Tisch oder in der Sendung. Zuletzt im September, zum Tag der Wohnungslosen, da fand eine Aktion im Stadthaus und auf dem Marktplatz in Halle statt, Politik in die Pflicht nehmen, Wohnungsnot beenden, war damals das Motto der Veranstaltung. Das ist jetzt allerdings schon über 2 Monate her und wir von Radio Korax wollen wissen, wie es jetzt denn den Wohn- und Obdachlosen momentan in Halle geht. Dies zum Anlass haben wir mit Andreas Hemming gesprochen. Er ist Sozialarbeiter bei der Stadtmission und Mitarbeiter bei dem Projekt Hallische Hilfe Lotsen und damit nah dran an Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind. Zuallererst wollten wir wissen, welche Herausforderungen er für wohnungslose und obdachlose Menschen in Halle aktuell besonders wahrnimmt. Im Sommer kann man vergleichsweise gut wild campen. Es besteht die Möglichkeit einer, jetzt für die Menschen, die jetzt nicht anderswo ein Dach über den Kopf finden, dass man wild campen kann und sich da irgendwie über die Runden schlägt. Aber jetzt wird das immer schwieriger und da stehen ganz viele Menschen, die wir bei uns im Projekt kennen oder im erweiterten Kreis des Projekts kennen. Ich beziehe jetzt mal C-Block ein, Paarungsmission, die Lärmstube der Stadtmission, die Kolleginnen und Kollegen aus der Wohnhilfe. Menschen, die da vor der Entscheidung stehen, dickere Jacke, noch eine Decke dazu. Oder gehe ich doch ins Notquartier und versuche ich dann über das Notquartier der nächste einfache Schritt ist, ins Haupthaus, das Haus der Wohnhilfe zu kommen. Und wie können Sie mit Ihrem Projekt Hallische Hilfe Lotsen Wohnungs- und Obdachlose in diesen Situationen auch unterstützen? Wir setzen da auch unterschiedliche Ebenen an. Einerseits jetzt auch ganz unten, wenn wir davon erfahren, dass es jemand in der Stadt gibt, der neu ist oder wo die Situation dann eben sich geändert hat. Menschen, die wir dann noch nicht kennen, wo wir nicht ab und zu mal vorbeischauen und zu fragen, wie es läuft, da Angebote machen. Man kann die Menschen eigentlich letztendlich zu nichts zwingen, aber wenn die Menschen auf der Straße sind, neu angekommen sind, wir suchen die auf, wenn wir davon erfahren, dass sie da sind, entweder über Kollegen oder über Bürger, die uns anrufen, machen Angebote, erläutern mal, welche Angebote es in Halle gibt, welche Möglichkeiten es gibt, machen auch Gesprächsangebote, dass wir auch gerne mal gucken, wenn es mit einem Pass, wenn die keinen Pass haben oder wenn die EC-Karte nicht funktioniert oder die EC-Karte weg ist oder, dass wir sagen, hey, lass uns mal gemeinsam mal die Situation angehen, Schritt für Schritt und machen einfach Angebote und dann liegt es an den Menschen, ob diese sich darauf einlassen oder auch nicht. Manchmal sind die Menschen nur ein paar Tage in Halle und ziehen dann, suchen sich dann eine andere Stadt, gehen dann weiter, manchmal sind sie länger hier und man kann tatsächlich etwas zusammenarbeiten und die Lage ein bisschen stabilisieren, gucken, dass die EC-Karte wieder, dass die Menschen eine neue EC-Karte bekommen, wenn die EC-Karte weg ist, dass die eine Krankenversicherungskarte bekommen, wenn die Krankenversicherung weg ist. Wenn es Probleme bei der Krankenversicherung gibt, dass diese Probleme angegangen werden und. Der nächste Schritt ist, wenn die Situation ein bisschen stabilisiert hat, tatsächlich versuchen, eine Wohnung zu finden, eine eigene. Das ist nicht einfach, weil es gibt ja Gründe, warum die Menschen keine Wohnung haben und auf der Straße sind. Und das ist eine Hypothek, mit denen die Menschen dann eben auf dem offenen Markt dann eben eine Wohnung suchen. Alternativ ist zu versuchen, die in städtischen Projekte, die noch nicht besonders groß sind, mit einzubringen. Aber das sind alles ganz viele Herausforderungen, die Zeit benötigen. Und das haben ganz viele Obdachlose nicht. Sie sitzen für die Grünen ja auch als sachkundiger Einwohner im Sozialausschuss der Stadt Halle. Was sagen Sie denn, was leistet denn die Stadt Halle für die Menschen in Obdachlosigkeit? Die Stadt Halle hat ja nach dem SGB 12 einige Pflichtaufgaben, das heißt einen Unterstützungsrahmen anzubieten für Menschen in Not. Das heißt, etwas wie die Wärmestube oder die Bahnhofsmission. Die werden, das sind beides Institutionen, die von der Stadt finanziert bzw. mitfinanziert werden. Und die Stadthalle hat auch die Verpflichtung quasi als Kommune ein Notquartier bereitzustellen. Und da ist das Notquartier im Dillberger Weg und auch das Haus der Wohnhilfe. Und das sind so die gesetzliche Verpflichtungen. Was die Stadt darüber dann eben auch anbietet, ist ein Stab von, ich glaube, das sind 5 oder 6 Kollegen im Haus der Wohnhilfe, die dann die Menschen, die dort sind und untergebracht werden, zu unterstützen, dass die wieder in die Strukturen kommen, ähnlich wie wir es machen bei den Hilfelotsen, dass das Einkommen gesichert ist, dass die Ausweis, EC-Karte, Krankenversicherungskarte, Postanschrift ist auch wieder so eine wichtige Sache, die man bei uns oder im Haus der Wohnhilfe bekommen kann, so dass die Lage sich stabilisiert und dass die dann eben, ja, dass die Menschen die Möglichkeit haben, aus der Obdachlosigkeit wieder in eine Wohnung zu kommen. Da gibt es dann auch 3 Projekte, die Stadt unterhält. Die sind klein, aber fein. Einerseits das Trainingswohnen, eine andererseits die Übergangswohnen. Das sind so für schon bestehende Projekte, die ein bisschen älter sind, wo Menschen, vor allem Familien, die obdachlos geworden sind, wieder niedrigschwellig mit städtischer Unterstützung dann eben in eine Wohnung kommen und dann mit sozialpädagogischer Unterstützung dann irgendwie da sich stabilisieren können. Und dann kommt noch das neue Projekt, angelehnt an den Housing First Ansatz. Das ist nicht so Housing First reine Lehre, aber eine Interpretation davon, wo die Stadt auch versucht, Menschen, wo es ein bisschen schwieriger ist, sehr, sehr niedrigschwellig, in den Wohnraum zu kriegen, dass die erstmal ein Dach über den Kopf haben, um sich dann auch mit sozialpädagogischer Unterstützung dann eben leisten können. Aber die Projekte sind so klein, sind noch so groß, dass die eigentlich den tatsächlichen Bedarf bei weitem nicht abdecken. Was braucht es denn Ihrer Meinung nach, dass Menschen gar nicht erst in diese Lage kommen, wohnungslos oder obdachlos zu sein? Auch da viel mehr Unterstützung, als es derzeit der Fall ist, und auch eine Grundstimmung. Wenn ich eine Erfahrung gemacht habe in den 3 Jahren, seitdem ich in dem Bereich unmittelbar arbeite, ist, dass Schulden haben, nicht über die Runden kommen, auch wohnungslos zu werden, das ist ein richtiges Tabuthema. Man spricht nicht darüber. Und viele unserer Klientinnen und Klienten, die zu uns kommen, haben es einfach verschleppt, früh genug ihre eigene Situation ehrlich sich selbst gegenüber zu gestehen und dann eben zu sagen, ich benötige Hilfe. Eines der ersten Sätze, die sehr viele von sich sagen, ist, ich schäme mich dafür. Und das ist bemerkenswert, dass die Menschen schämen sich dafür, dass sie ihr Leben nicht im Griff haben, dass sie Probleme haben, dass sie Hilfe annehmen. Und ich glaube, das ist eine Grundstimmung, die sich ändern muss in der Gesellschaft jetzt insgesamt, dass Menschen sich nicht mehr dafür schämen, dass sie Hilfe in Anspruch nehmen. Was kann denn die Zivilbevölkerung tun gegen Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit? Oder wie sollte sie am besten damit umgehen? Man soll nicht weggucken. Die Menschen sind da, die sind Teil unserer Gesellschaft, die benötigen die Unterstützung der Gesellschaft ein bisschen mehr als andere. Und da reicht schon ein freundliches Wort, ein Lächeln beim Vorbeilaufen. Nicht weggucken. Auch mal ins Gespräch gehen. Wenn man die Strukturen in der Stadt kennt, fragen, ob die Menschen diese kennen. Und da ist schon viel damit getan, dass die Menschen in ihrer Existenz überhaupt anerkannt werden. Und vielleicht entwickelt sich dann auch ein Gespräch und man kann einem Menschen tatsächlich helfen. Dann kommt noch dazu auch die materielle Hilfe. Es wird kälter, es werden warme Jacken, Schlafsäcke und Decken dann eben bei den unterstützenden Strukturen dann eben benötigt, gewünscht. Muss nicht unbedingt neu sein, muss aber auch nicht die älteste, löchrigste Decke sein. Das wie jetzt halt bei der Wartungsmission, bei der Wärmestube im Schirmprojekt anrufen, fragen, was fehlt euch? Es gibt immer Bedarf, aber das in Absprache mit den Institutionen, die dafür da sind. Und dann so kann man am besten helfen. Andreas Hemming, Sozialarbeiter bei der Stadtmission in Halle und Mitarbeiter bei dem Projekt Hallische Hilfelotsen. Zu Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit in Halle. Außerdem ist er als sachkundiger Einwohner für die Partei Die Grünen in der Grünen Stadtfraktion im Sozial-, Gesundheits- und Gleichstellungsausschuss der Stadt Halle tätig. Wir machen gleich weiter in dem Themenbereich Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit und wollen dazu noch ein paar andere Stimmen hören. Habt ihr auch gehört, irgendwie, was man auch als Zivilbevölkerung tun kann. Auch nochmal der Hinweis, es gibt Institutionen, es gibt gerade jetzt, wo es irgendwie kälter wird und immer unangenehmer draußen, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man, ja, gibt es unterschiedliche Institutionen, an die man sich richten kann. Kältebusse zum Beispiel, da gibt es immer wieder in unterschiedlichen Städten Telefonnummern. Aber ich muss euch ja sicher nicht erklären, wie man sowas googelt. Und auch nochmal von mir, der Moderation, der Hinweis darauf, dass kalt ist da draußen und anstrengend und scheiße mit Sicherheit. Und es ist einfach nice, ist, sich solidarisch zu zeigen mit allen seinen Mitmenschen. Genau, und eine Tasse heißer Kaffee kostet ja auch nicht unbedingt die Welt. Da kann man mal jemandem einen ausgeben zum Beispiel. Oder darüber hinaus sich engagieren, beteiligen und zusammenhalten. Genau, wir hören jetzt von Ernst Molden Avera Cadavera. Eins, zwei, drei, vier. Avera Cadavera, wo sind meine Havera, wo sind meine Freund, wann die Sonne scheint? Hokus pokus, Fidibus, ich fahr mit schwarzen Autobus, wo sind die Kollegen, wann ich außer muss in Regen? Avera Cadavera, wo sind meine Havera, wo sind meine Freund, wann die Sonne scheint? Hokus pokus, Fidibus, ich fahr mit schwarzen Autobus, wo sind die Kollegen, wann ich außer muss in Regen? Ich hab ein schweres Pinkerl zum Traum. Ich schlaf auf der Straße dran. Ich hab einen Rausch und ich such den Mond. Kadavera, wo san meine Havera, wo san meine Freund, wann die Sonne scheint? Pokus, pokus, wie die Busse vor mit schwarzen Autobus, wo san die Kollegen, wann ich außer muss in Regen? Havera, Kadavera, wo san meine Havera, wo san meine Freund, wann die Sonne scheint? Pokus, pokus, wie die Busse vor mit schwarzen Autobus, wo san die Kollegen, wann ich außer muss in Regen? Auf der Wieden und in Bradenleh. Ich war ganz um und in der Heer. Ich war in Thurnbach und Stadtlauf. Keine Spur von mir. Kadavera, wo san meine Havera, wo san meine Freund, wann die Sonne scheint? Hokus pokus, Fidibus, ich fahr mit schwarzen Autobus, wo san die Kollegen, wann ich außer muss in Regen? Havera, Kadavera, wo san meine Havera, wo san meine Freund, wann die Sonne scheint? Hokus pokus, Fidibus, ich fahr mit schwarzen Autobus, wo san die Kollegen, wann ich außer muss in Regen? Thank you. Sonnenschein. Hokus pokus, Fidibussi, vor dem schwarzen Autobus, wo sind die Kollegen? Kann ich raus, dann muss ich im Regen. Habara kadabara, wo sind meine Habara, wo sind meine Freunde, wenn die Sonne scheint? Hokus pokus, Fidibussi, vor dem schwarzen Autobus, wo sind die Kollegen? Kann ich raus, dann muss ich im Regen. Ja, Habara, na, Abrakadabra, natürlich nicht Habrakadabra, sondern wo sind die Habara? Zum Glück regnet's heute noch nicht, es ist nur kalt, auch ganz schön nervig. Ich hoffe, ihr kommt da draußen alle ganz gut durch die vorwinterliche Kälte. Wir sind gerade im thematischen Block. Für all jene, die jetzt gerade um 7.30 Uhr eingeschaltet haben, das ist nämlich die Uhrzeit zum Morgenmagazin. Wir sind gerade im thematischen Block Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit in Halle. Und genau, wenn man da über Wohnungslosigkeit spricht, dann ist ja eigentlich ein großes Ziel, eine große Ambition, die da auf der Hand liegt, das Problem der Wohnungslosigkeit einfach zu überwinden. Das sieht die Bundesregierung so, die sich dieses Ziel gesteckt hat, bis 2030, also in, muss ich einmal auf die Uhr gucken, 5 Jahren. Im Frühjahr 2024 hat sich auch in Halle das Bündnis Wohnungslosigkeit überwinden gegründet. Und genau, das heißt, es sind einige damit beschäftigt, ob das jetzt die Bundesregierung ist oder dieses Bündnis Wohnungslosigkeit überwinden in Halle. Und für das Gelingen von so einem Ziel ist die Zusammenarbeit der Kommunen und der Länder unerlässlich. Und das Bündnis Wohnungslosigkeit überwinden, das setzt sich hier in Halle für eben das Gelingen dieses Aktionsplans der Bundesregierung, dieses nationalen Aktionsplans der Bundesregierung ein. Radio Korax sprach in dem Zusammenhang mit Ute Haupt. Sie ist Mitglied im Bündnis Wohnungslosigkeit überwinden und außerdem für die Fraktion Die Linke im Hallischen Stadtrat. Sie spricht darüber, was sich seit der Gründung des Bündnisses 2024 für die Menschen in Wohnungs- und Obdachlosigkeit in Halle verändert hat. Man muss ehrlich sagen, dass es natürlich nicht von heute auf morgen geht. Aber es gibt jetzt dieses Bündnis, was sich zur Aufgabe gestellt hat, die Obdachlosigkeit bis zum Jahr 2030 praktisch in ein Nichts zu verwandeln. Und wir haben in dem Bündnis, gibt es ganz viele Partner, die daran wirken, dass es Hilfestellungen gibt und wie gesagt auch Möglichkeiten, dass Obdachlose schließlich und endlich ihren Wohnraum finden. Wir wissen alle, Wohnraum ist immer eine Sache, die geht nicht von heute auf morgen. Es gibt ja verschiedene Modelle. Also kurzum, es gibt Ansprechpartner, die gab es vorher auch, aber jetzt in diesem Bündnis ist es eben möglich, schneller zu reagieren auf bestimmte Gebiete. Das würde ich schon unterstreichen. Aber man muss ehrlicherweise sagen, dass nicht jetzt schon nächstes Jahr hier ganz große Veränderungen sind. Wir arbeiten dran und das ist das Wichtige, das Gute, dass man in diesem Bündnis eben tatsächlich zusammenarbeiten kann. Im September fand in Halle der Tag der Wohnungslosen statt. Warum ist dieser Tag wichtig? Es war ja auch eine Aktivität des Bündnisses und wir haben gesagt, wir müssen dieses Thema öffentlich machen. Ja, wir müssen auch den Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind, ein Gesicht geben. Das heißt, wir haben diesen Tag genutzt, um ein öffentliches Forum zu machen, wo wirklich Betroffene auch mal zu Wort kommen. Das halte ich mal wichtig, dass man nicht über Leute redet, sondern sie selber auch eine Möglichkeit haben. Und da war zum Beispiel dieses Thema, was macht man, wenn man von Wohnungslosigkeit betroffen ist oder wenn einem angekündigt wird, die Wohnung wird gekündigt und so weiter und so fort. Das fand ich sehr interessant, weil man hier auch erlebt, dass man manchmal auch ein bisschen unverschuldet in solche Dinge kommt. Ja, es gibt manchmal familiäre Probleme und so weiter. Also wir wollten darstellen, dass es ganz viele unterschiedliche Ursachen gibt für Wohnungslosigkeit. Und der zweite Teil war auf dem Markt. Den fand ich auch ganz toll, weil man hier tatsächlich nochmal alle Hilfsangebote der Stadt vorgestellt hat und einfach dieses Thema öffentlich gemacht hat. Das gehört ja auch mit dazu. Wenn man etwas verändern will, muss man wissen, wie ist der Stand. Ja, dann hat man auch geholfen, konkret geholfen. Ich fand das gut, dass da auch ganz viele Vereine mitgemacht haben, ob das jetzt die Arbeitsagentur war, also Jobcenter so, oder eben die Vereine, die wir in der Stadt haben, bis hin zu Friseuren, die da waren, ja, die auch ihre Hilfe angeboten haben. Das war ein buntes Bild. Oder der Kältebus hier, 4 Jahreszeiten, der auf Hilfsangebote aufmerksam gemacht hat. Ich finde es wichtig, vor allen Dingen, dass man die Bevölkerung auch mitnimmt. Ja, dass das Thema eben nicht ein Thema in irgendeiner Schublade ist, sondern dass es sichtbar gemacht wird. Und deshalb finde ich diesen Tag so wichtig. Im Februar 2024 hat die Linke im Stadtrat einen Antrag zur Umsetzung des Housing First Konzepts in Halle eingebracht. Im Mai 2024 wurde dem Antrag zugestimmt. Wie steht es denn um die Umsetzung des Projekts? Manches dauert ja immer, ehe sowas kommt. Wir sind ganz stolz, dass der Antrag damals durchgegangen ist, weil dieser Antrag eine Möglichkeit, ich betone eine, neben anderen ist, Wohnungslosigkeit zu verhindern. Ja, es hat auch ein bisschen gedauert, weil es gibt verschiedene Ansätze. Der Ansatz kommt ja aus den USA. In Finnland ist der ganz groß und in vielen Städten, unter anderem in der Nachbarstadt Leipzig, da haben wir die Idee auch aufgegriffen, wird der ja schon umgesetzt, dieses Projekt so rum. Und wir fanden das gut als, wie gesagt, eine weitere Möglichkeit für das Ganze. So ist das entstanden. Natürlich muss man sich erstmal angucken, wie läuft das. Auch dieses Housing First, Wohnung zuerst, ne, kann man auch verschieden umsetzen. Es gibt in Österreich eine andere Möglichkeit als jetzt zum Beispiel in Leipzig oder so oder Stuttgart. Und deshalb muss man sagen, musste sich ja auch die Verwaltung damit erstmal beschäftigen. Ja, und dann musste man nachfragen. Und dann war das nicht ganz so am Anfang, wie wir uns das vorgestellt haben, das will ich auch sagen. Aber inzwischen wurde mir gesagt, dass mit der HWG es verschiedene Wohnungen schon gibt, wo dieses Projekt, so wie wir uns das vorstellen, umgesetzt wurde. Das sind immer keine Massen, sage ich mal. Das ist immer ein Projekt unter vielen und wie gesagt, das ist eine Möglichkeit und es gibt, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, aber 4 oder 5 Wohnungen sind das schon, in Anführungsstrichen, wo Menschen geholfen wurde. Ist ja immer wichtig, dass man hier auch Partner findet, ne, die Wohnungsgesellschaften, und da sind es natürlich in erster Linie die kommunalen Wohnungsgesellschaften. Und vielleicht zu dem Projekt, das ist ja auch so, man kann auch nicht jeden für dieses Projekt nehmen. Deshalb sage ich, es ist eine Möglichkeit unter vielen, wie betreutes Wohnen und Haus der Wohnhilfe und so weiter. Und das Besondere an diesem Projekt ist ja, vielleicht darf ich das mit einem Wort noch sagen, dass man eben, wie der Name sagt, Housing First, Wohnung zuerst, heißt, dass man eben ohne Bedingungen den Menschen eine Wohnung gibt, denn aber auch Hilfsangebote und so weiter ihnen natürlich ermöglichen kann. Sonst ist der Weg immer so, dass die anderen Projekte lange dauern, ehe man zu einer Wohnung kommt, ne? Weil man dann erst trainieren muss, wie man wohnt und so weiter, über Haus der Wohnhilfe und was es da so alles gibt. Wie gesagt, Menschen sind verschieden und dieses Angebot ist für Menschen, die zum Beispiel psychische Probleme haben, beispielsweise, ja, oder die auch, ja, zum Beispiel eine Suchterkrankung haben oder so. Aber man geht von dem Prinzip aus, dass das Menschenrecht eben auch Wohnen ist, ein Menschenrecht Wohnen ist. Und das ist ganz wichtig. Und darum noch einmal, nicht jeder trifft da so zu, da muss man gucken. Und deshalb ist für uns auch wichtig, dass es eine Möglichkeit ist. Wir haben uns damals motivieren lassen und das war für uns ganz wichtig und stehen nach wie vor auch dahinter, weil dieses Projekt zum Beispiel in Finnland dazu geführt hat, dass die Wohnungslosigkeit fast, betone jetzt fast und will es nicht übertreiben, aber dadurch gelöst wurde. Wichtig ist hier, dass man natürlich sagt, dass am Anfang immer mit den Wohnungsgesellschaften auch in Verbindung steht. Und man kommt immer wieder auf das Hauptproblem zurück, dass es genügend Wohnraum geben muss. Die Zahlen, die ich gelesen hatte, wie viele Leute quasi über Housing First untergebracht werden können, die erschienen mir immer sehr klein. Und wie ist es denn jetzt mit dem Projekt? Also wie vielen Menschen wird denn voraussichtlich mit dem Projekt Housing First geholfen werden können, also als eine Säule von den vielen? Also in Leipzig hat man angefangen zum Beispiel mit dem Projekt mit bei 25, hat jetzt aufgestockt auf 50. Das hört sich alles nicht viel an. Und wie gesagt, wir stehen am Anfang und sind auch unter 10. Ich sagte ja so 5, glaube ich. Ich kenne den ganz aktuellen Stand jetzt nicht. Aber das wird eben, wie gesagt, es wird nicht für ganz viele Leute sein, weil tatsächlich auch der Wohnraum noch fehlt. Das ist ja das Phänomen, was ich eben schon sagte. Wenn wir genug Wohnraum hätten, könnten wir auch andere Möglichkeiten wählen. Es gibt ja jetzt auch das betreute Wohnen und so weiter und so fort. Da muss man sicherlich dran arbeiten und gucken, für wen dieses Projekt auch geeignet ist. Der Bedarf, glaube ich, ist schon höher. Das ist richtig. Aber wir müssen eben auch mit den Wohnungsgesellschaften sehen, dass wir da den geeigneten Wohnraum finden. Ich bin trotzdem optimistisch. Man muss ja auch Wohnungsgesellschaften davon überzeugen, dass das eine gute Sache ist. Ja, das kommt ja auch dazu. Man muss es probieren. Es ist nach wie vor ein Modellprojekt. Und deshalb gibt es da noch nicht so viel. Und ich kann auch noch nicht abschätzen, wie viele es sind. Wie gesagt, die Erfahrung auch in anderen Städten zeigt, dass es mehr wird. Ich halte mich so ein bisschen an Leipzig, was ich eben schon gesagt habe, weil wir ja dazu auch die entsprechende Unterstützung und Hilfe brauchen von Sozialarbeitern, die das alles mitmachen und so weiter. Aber wie gesagt, als ein Modell von vielen ist das durchaus geeignet und da sollte man dran arbeiten. Aber wie gesagt, es sind noch keine Massen. Das klingt nach einer großen Abhängigkeit von den städtischen oder von den Wohngesellschaften. Und da habe ich mich gerade gefragt, welche Hebel hat denn da die Stadt Halle? Also sie möchte ja auch dieses Ziel umsetzen. Wie kann das denn gelingen, wenn diese Abhängigkeit doch so groß ist? Also ich habe jetzt betont auf die hallischen Wohnungsgesellschaften, weil das natürlich insofern am Anführungsstriche einfachsten ist. Das sind kommunale, da kann man am ehesten zurückgreifen. Ne? Das schließt nicht aus, dass sich auch andere Wohnungsgesellschaften oder auch Private daran beteiligen können. Wie gesagt, das gibt es auch in anderen Städten, aber wir stehen ganz am Anfang an diesem Modell. Und man muss ja auch die Vorzüge oder auch, dass es klappt, was ich eben sagte, den Menschen auch erstmal deutlich machen, dass das auch eine Methode ist, dieses Wohnungsproblem tatsächlich zu beseitigen. Und da müssen eben auch private oder andere Gesellschaften, Wohnungsgesellschaften von überzeugt werden. Das schließe ich nicht aus, also um das unterm Strich zu sagen. Das kann man sicherlich erweitern, das hoffe ich und wünsche ich mir auch. Aber da sind wir im Moment noch nicht so weit. Was muss sich in Halle verändern, damit Menschen gar nicht erst in die Obdachlosigkeit geraten? Das ist eine gute Frage und das ist für mich auch das Allerwichtigste, dass es immer um präventive Maßnahmen auch geht. Das halte ich für das A und O, ja, dass man Menschen, die schon eine Notsituation beschreiben, dass man ihnen hilft, also präventive Angebote macht. Wir haben dazu, jetzt komme ich wieder auf das Bündnis, viele Möglichkeiten haben wir gerade auch als Bündnis geschafft, so eine Art Notfallplan zu erarbeiten, sprich jetzt in der Richtung, dass alle Hilfsangebote mal zusammen veröffentlicht worden sind, dass man ein Material hat, was man Menschen in die Hand geben kann, damit sie auch wissen, wo sie sich hinwenden können und so weiter. Das ist eine kleine, aber wichtige Möglichkeit. Das Zweite ist tatsächlich, also dass man ihnen hilft, weil ich sag mal, ich habe gerade erlebt neulich, ein junger Mann, dem wurde die Wohnung gekündigt wegen Eigenbedarf. Ja, dann steht er da und sucht. Das ist ja nicht so einfach, weiß jeder, eine Wohnung zu finden. Da ist der Wohnungsmarkt in Halle noch entspannter als woanders, aber wir merken auch, das ist nicht so einfach, weil es viel Geld kostet, weil mehr aufgeschlagen wird, könnte man jetzt ganz viel erzählen, ja, was da alles dazugehört. Auch, dass man in der Wohngegend bleibt und so weiter und so fort, wenn man Kinder hat. Ja, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, kann man jetzt noch drauf eingehen. Aber das ist wichtig. Deshalb braucht man dieses Bündnis, um da gemeinsam auch zu gucken. Und ganz wichtig, also neben der präventiven Arbeit, ist eben, was ich eben auch schon angedeutet habe, wir brauchen genug Wohnraum. Und vor allen Dingen auch Wohnraum, der bezahlbar ist für Menschen, die eben in solche Notlage kommen oder überhaupt, dass genügend Wohnraum da ist. Genügend Wohnraum, die abschließenden Worte von Ute Haupt in diesem Interview. Es ging um Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit in Halle. Als Ute Haupt, als Sprecherin für das Bündnis zur Wohnungslosigkeit überwinden, also das Bündnis Wohnungslosigkeit überwinden, dass da hier in Halle den Aktionsplan der Bundesregierung zur Überwindung der Wohnungslosigkeit bis 2030 bearbeitet angeht. Sie ist neben der Mitgliedschaft in diesem Bündnis auch für die Fraktion Die Linke im Stadtrat in Halle. Wie man auch gehört hat in dem Interview, können eben auch Menschen, können alle Menschen konkret Hilfe anbieten im können alle Menschen konkret Hilfe anbieten für Wohnungs- und obdachlose Menschen. Gerade jetzt im Winter ist das ganz wichtig. Sachen, die man da machen kann, ist Menschen ansprechen, beim Kältebus zum Beispiel anrufen oder sich dort Rat holen, mal eine Tasse Kaffee ausgeben, ins Gespräch kommen. Die Nummer vom Kältebus in Halle, die findet ihr unter der bus4jahreszeiten.de. Das ist der bus4jahreszeiten.de, alles zusammengeschrieben. Kältebusse gibt es natürlich aber auch in anderen Städten. Einfach mal in die Suchmaschine eurer Wahl Kältebus und dann euren Stadtnamen eingeben zum Beispiel. Und dann kommt man relativ schnell an. Alle wichtigen Informationen über Telefonnummern oder Telefonsprechzeiten etc. Damit kann man schon mithelfen, auf jeden Fall. Das Haus der Wohnungshilfe für Notunterkünfte findet ihr in Halle in der im Böllbergweg 186. Böllbergweg 186. Da könnt euch sonst auch bei der Stadtmission zum Beispiel melden oder bei der Bahnhofsmission oder im Zweifel auch beim Roten Kreuz. Jedenfalls gibt es eine ganze Reihe von Hilfs- und Beratungs- und Notfallstellen, die ihr immer anfragen könnt, wenn ihr euch nicht sicher seid. Schaut hin, achtet auf eure Mitmenschen etc. Und Beratung und Präventionsarbeit finden Menschen zum Beispiel auch im linken Laden in der Leitorgasse 4 in Halle. Da gibt es Sprechstunden für Menschen, die von drohender Wohnungslosigkeit betroffen sind. Diese sind immer montags und mittwochs von 11 bis 15 Uhr. Also im linken Laden in der Leitorgasse 4 in Halle. Montags und mittwochs von 11 bis 15 Uhr. Also gibt's an der Stelle auch einfach noch zu sagen, nochmal zu betonen, haltet zusammen, passt aufeinander auf und achtet aufeinander und seid füreinander da. Ja, das war jetzt dieser Themenblock hier im Morgenmagazin der Freien Radios zu Wohnungs- und Obdachlosigkeit in Halle. Falls ihr erst jetzt in meiner Abmoderation eingeschaltet habt, gibt es natürlich die Beiträge und ihr habt voll Bock, euch nochmal damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen, gibt es die Beiträge natürlich zum Nachhören auch unter radiokorax.de. Und wir werfen jetzt einen kleinen Blick in den Sternenhimmel, wo jetzt hier das Morgengrauen über die Dächer zieht. Und dabei hilft uns David Bowie mit Starman. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, not a solo set. Then the loud sound that seemed to fight came back like a slow voice on a wave of fight. That weren't no DJ, that was hazy cosmic time. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it. Let the children use it. Let all the children do get. Switch on the TV, we may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in time. There's a star. Aufstehen, hinlegen, Radio Korax hören, das Morgenmagazin. Radio Korax 95,9. 7.52 Uhr und damit noch genau 53 und damit noch genau 7 Minuten bis um 8. Ihr hört das Morgenmagazin der freien Radios in ganz vielen Städten. Zum Beispiel in Halle oder in Berlin oder in Brandenburg oder in Leipzig oder in Dresden oder in Frankfurt an der Oder. Vielleicht aber auch sachsenweit im Rundfunkkombinat in Marburg zum Beispiel. Und ganz liebe Grüße auch nach Stuttgart. Wir wollen jetzt eine kleine Buchvorstellung hören, aber bevor wir dazu kommen, noch ein klitzekleiner Überblick über das, was euch in den nächsten Minuten, die sich da zusammenreihen bis hin zu einer Stunde, was euch also in der nächsten Stunde hier im Morgenmagazin erwartet. Eben diese schöne Buchvorstellung über Anna Seghers Das siebte Kreuz. Wir hören nochmal in einen kleinen Nachrichtenblock hinein, eine kleine Auswahl an Meldungen des heutigen Tages. Dann gibt's von meiner Seite einen kleinen Überblick über Veranstaltungen und Termine in unterschiedlichen Städten innerhalb des Zuhörerinnenbereiches und auch online. Wie aufregend. Dann gegen 8.30 Uhr wollen wir ein längeres Interview uns anhören über rechte Räume. Es mit dem Rechtsruck und dem Rechtspopulismus nimmt ja immer weiter zu. Und dann ist auch schon 9 quasi. Also, falls ihr Interesse habt, genau, habt ihr jetzt einen kleinen Überblick bekommen. Heute, vor 125 Jahren, da ist Anna Segers in Mainz zur Welt gekommen. Bürgerlich unter dem Namen Annette Reiling. Sie war das einzige Kind des Mainzer Kunst- und Antiquitätenhändlers Isidor Reiling und seiner Frau Hedwig. Eine Tochter jüdischer Eltern. Sie genoss eine erweiterte und akademische Bildung als junge Frau Anfang des 20. Jahrhunderts, eine Besonderheit. So fing sie auch schon zu Schulzeiten mit dem literarischen Schreiben an und professionalisierte sich nebenberuflich zu ihrem Studium und Promotion in Geschichte, Kunstgeschichte und Sinologie. In der Weihnachtsbeilage 1924 der Frankfurter Zeitung hatte die junge Autorin Anna Segers ihre erste Erzählung Die Toten auf der Insel Jarl veröffentlicht und mit Antje Segers signiert. Worauf Kritikerinnen einen Mann als Autor vermuteten. Das Pseudonym entlieh sie dem von ihr geschätzten niederländischen Radierer und Maler Hercules Segers. 1928 erschien Segers erstes komplettes Buch auf Stand der Fischer von St. Barbara. Unter dem seither in die Geschichte eingegangenen Pseudonym Anna Segers. Im selben Jahr trat sie der KPD, Kommunistischen Partei Deutschland, bei und im folgenden Jahr war sie Gründungsmitglied des Bundes proletarischer revolutionärer SchriftstellerInnen. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde Anna Segers kurzzeitig von der Gestapo verhaftet. Ihre Bücher wurden in Deutschland verbrannt und verboten. Wenig später konnte sie allerdings in die Schweiz fliehen und von dort aus konnte sie sich nach Paris begeben. Im Exil schrieb sie auch das folgende Buch, um das es nun eben gleich gehen wird, nämlich Das siebte Kreuz. Es ist ein Roman über die Flucht von 7 Häftlingen aus einem Konzentrationslager während der Zeit des Nationalsozialismus. Anlässlich ihres Geburtstags heute und der eng biografisch verknüpften Geschichte des Buches hören wir im Folgenden, wie sich eine Redakteurin aus der tagesaktuellen Redaktion von Radio Korax mit dem Buch auseinandergesetzt hat. Also ich habe Anna Segers gelesen, Das siebte Kreuz, und ich habe es erst kürzlich gelesen. Habe mir das schon länger mal vorgenommen, weil ich war in der Schule nicht gezwungen worden, das zu lesen. Deswegen habe ich das nachgeholt, einfach aus Interesse halber. Und das ist ein Buch, das ist 1939 geschrieben worden, ist aber erst 1942 dann erschien. Das hatte mit dem Krieg zu tun, logischerweise. Kurz zusammengefasst, inhaltlich geht es in dem Buch um ein KZ. Westhofen nennt sich das. Das ist in der Nähe von Mainz gelegen und aus diesem brechen 7 Flüchtlinge aus, also politische Gefangene. Die begeben sich auf die Flucht und alle werden irgendwie wieder eingefangen oder sterben bis auf einen. Das ist ganz, ganz grob der Inhalt. Okay, es geht also um die Nazi-Zeit und um den Beginn derselben wahrscheinlich. Ist das ein fiktives Konzentrationslager oder gab es das wirklich? Das KZ Westhofen, da habe ich gelesen drüber, dass sich Anna Segers dort auf, wie sagt man, Augenzeugenberichte von Gefangenen aus dem KZ Sachsenhausen bezieht. Mhm. Aber es gab wohl auch in der Nähe von ihrem Geburtsort, was ja Mainz ist, auch ein KZ, das Osthofen hieß. Das wurde aber 1934 schon geschlossen und die Geschichte spielt so 1937. Also in diesem Buch, das ist fiktiv. Mhm. Worum geht es jetzt Anna Segers in dem Buch? Also geht es jetzt irgendwie darum, die Geschichte von 7 Flüchtlingen zu erzählen und davon, wie man eine Flucht aus dem KZ richtig antritt? Für welches Publikum hat sie das geschrieben? Naja, zumal erstmal, denke ich mal, so eine Art Aufklärung, also auch, war ja ein internationaler Erfolg, das Buch, ist auch in den USA und anderen Ländern sehr gut verkauft worden und sie macht da vor allem darauf aufmerksam, dass eben das nationalsozialistische Regime, die Regierung eben nicht nur gegen andere Länder vorgegangen ist oder gegen Juden oder was weiß ich wen, sondern auch gegen eigene Leute in der Bevölkerung. Und der Protagonist des Buches, also der Flüchtling, der es irgendwie schafft, der Georg Heißler, der ist Kommunist und ist wahrscheinlich auch aus diesen Gründen dort gelandet in dem KZ. Und während seiner Flucht, also ist auch ziemlich spannend irgendwo beschrieben, begegnet er halt verschiedenen Leuten. Und es ist halt immer dieses Auf und Ab, wem kann er vertrauen, welchen Menschen kann er sich zeigen oder wer kann ihm helfen, weil er ist ja in dieser total aussichtslosen Situation. Muss halt schauen, dass er nicht entdeckt wird, hat ja keine Papiere und versucht dann eben Kontakt zu Leuten aufzunehmen, die er früher gekannt hat, also aus seinen Kreisen, wo er sich bewegt hat. Und er bekommt dann ja auch Hilfe von Genossen, also das passiert dann halt also im Untergrund. Mhm. Aber er trifft auch andere Leute, hast du gerade gesagt, oder verschiedene Leute, auch verschiedener sozialer oder auch politischer Gruppen wohl, so habe ich das verstanden. Kann man also sagen, dass vielleicht Anna Segers dann auch so ein bisschen einen Querschnitt durch die damalige deutsche Gesellschaft versucht zu ziehen, demnach? Ja, das kann man so sagen. Ich war jetzt eine geschlossene Frage. Also es ist halt... Ist mein Eindruck halt von dem, was du gesagt ja, hast. Ja, also es sind halt eine Menge Leute da irgendwie involviert, die irgendwann mal Kontakt mit ihm hatten. Da kommen ja 100 Leute zusammen und es betrifft ja dann auch Leute irgendwie, die gar nichts mehr mit ihm zu tun haben. Zum Beispiel war er mal verheiratet. Hat aber die Frau verlassen und die wird dann halt auch kommt dann auch in Bedrängnis, wird dann vorgeladen und von den Nazis verhört. Hat dann auch noch einen Freund, der so ein bisschen so ähnlich aussieht wie Georg Heißler, der dann total verprügelt wurde, bis man dann mitbekommen hat, dass er das überhaupt nicht war. Also, dass dieser Terror wirklich jeden treffen konnte, dass diese Brutalität wird da eben ziemlich deutlich und er musste halt sehr vorsichtig sein, mit wem er sich da einlässt und konnte ja auch nicht wissen, wer ihn vielleicht verrät oder so. Mhm. Er hat es dann also geschafft, als einer von diesen 7 Häftlingen zu fliehen, erfolgreich zu fliehen. Das Buch heißt jetzt das 7. Kreuz. Also es sind 7 Häftlinge und es sind irgendwie 7 Kreuze oder so. Das hat ja irgendwie was miteinander zu tun dann. Mhm. Also die Geschichte fängt ja auch so an, also in dem KZ. Westhofen sind 7 Platanen, sind das 7 Bäume. Die werden von dem, Moment, warte, so ein Kommandant, genau, KZ-Kommandant Fahrenberg, genau, der lässt diese Platanen köpfen sozusagen, die Kronen abmachen und quer wird da so ein Holzbalken angenagelt und an denen werden dann die Flüchtlinge, die wieder eingefangen wurden, hingestellt oder ja so aufgestellt jeden Abend. Und dieser Fahrenberg, der hat sich halt vorgenommen, die 7 Flüchtlinge innerhalb von 7 Tagen eben wieder zurückzuholen. Und die sollen dann auch alle sterben. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund. Also diese Suche, angeleiert durch diesen KZ-Kommandanten, der dann eben hinter denen allen her ist und der nicht aufgibt. Ich kann mich daran jetzt nur noch so nebelhaft erinnern. Das ist schon eine Weile her, dass ich das Buch gelesen habe. Ich erinnere mich auch noch daran, dass eben so der Alltag im NS-Deutschland auch eine große Rolle gespielt hat. Also wirklich sehr alltägliche Szenen und auch Gespräche sind darin vorgekommen. Ansonsten, was du jetzt noch gesagt hast, klingt auch dann insgesamt nach einer ziemlich drastischen Schilderung auch dieser Zeit. Was war es denn, was dir an dem Buch besonders gefallen hat oder was dir vielleicht besonders im Gedächtnis geblieben ist, wenn es dir überhaupt gefallen hat? Also mir hat das schon gefallen und ich verstehe das auch, warum man das früher vielleicht lesen musste, wobei ich ja diesen Zwang hinter Bücherlesen überhaupt nicht leiden kann. Deswegen suche ich mir meine Bücher zur richtigen Zeit halt selber aus. Mir hat diese Schilderung also ziemlich gut gefallen von Anna Segers. Also man bekommt da so einen Einblick, wie dieser Terror, den die Nazis ausgestrahlt haben und wie die versucht haben, eben diesen Status quo aufrechtzuerhalten und wie bedrückend das ist. Also mich hat das jedenfalls ziemlich bedrückt. Also kann mir das gar nicht vorstellen, so leben zu müssen. Also in ständiger Angst und dass man halt politisch irgendwie ja nichts Falsches sagt oder am besten gleich unpolitisch ist und sich da irgendwie einfügt in dieses System und irgendwie unsichtbar wird oder so. Mhm. Also um nicht Gefahr zu laufen, irgendwie Probleme zu bekommen. Weil wenn du irgendwie politisch aktiv gewesen wärst und dann noch in der Opposition dich aktiv betätigt hättest, dann wäre das eigentlich nur, weiß nicht, hätte das letztendlich ja immer zum Tod geführt. Mhm. Das ist ziemlich krass. Das ist also sozusagen die Message von dem Buch Das siebte Kreuz von Anna Segers, das ja zuerst tatsächlich wohl in den USA erschienen ist, 1942, und wie ich hier gelesen habe bei Wikipedia, auch dann recht bald eben dort als Comic herausgekommen ist und dadurch auch wohl eine sehr große Verbreitung erfahren hat und erst nach dem Krieg tatsächlich dann auch in Deutschland erschienen ist und dann alsbald zumindest in der DDR dann zur Pflichtlektüre wurde. Anna Segers selber, 1952 wurde sie Präsidentin des Schriftstellerverbandes der DDR und das Ganze bis 1978 hat also dann auch entsprechenden Einfluss ausgeübt. Viele andere Sachen hat sie auch noch geschrieben, aber das siebte Kreuz ist wahrscheinlich tatsächlich eines der Bücher oder sogar das Buch, was man mit Anna Segers verbindet. Mir fällt gerade nochmal ein, hier ist auch eine Widmung in diesem Buch. Dieses Buch ist den toten und lebenden Antifaschisten Deutschlands gewidmet. Klare Aussage. Ja. Hast du noch eine Stelle vielleicht, die du lesen möchtest, so als Beispiel? Klar, habe ich extra schon rausgesucht. Und zwar habe ich eine Stelle rausgesucht, die relativ am Anfang zu finden ist. Und da geht es direkt nochmal um die Flucht und die lese ich kurz vor. Es geht jetzt also um diesen Georg Heißler, der ist gerade mit den anderen ausgebrochen und es geht dann so weiter. Wie lange er auch über die Flucht gegrübelt hatte, allein und mit Wallau, wie viele winzige Einzelheiten er auch erwogen hatte und auch den gewaltigen Ablauf eines neuen Daseins. In den ersten Minuten nach der Flucht war er nur ein Tier, das in die Wildnis ausbricht, die sein Leben ist, und Blut und Haare kleben noch an der Falle. Das Geheul der Sirenen drang seit der Entdeckung der Flucht kilometerweit über das Land und weckte ringsum die kleinen Dörfer, die der dicke Herbstnebel einwickelte. Dieser Nebel dämpfte alles, sogar die mächtigen Scheinwerfer, die sonst die schwärzeste Nacht aufgeblendet hatten. Jetzt, gegen 6 Uhr früh, erstickten sie in dem watterartigen Nebel, den sie kaum gelblich färbten. Georg duckte sich tiefer, obwohl der Boden unter ihm nachgab. Er konnte versinken, bevor er von dieser Stelle wegdurfte. Das dürre Gestrüpp sträubte sich ihm in den Fingern, die blutlos geworden waren und glitschig und eiskalt. Ihm schien es, als senke er rascher und tiefer. Er hätte nach seinen Gefühlen bereits verschluckt sein müssen. Obwohl er geflohen war, um den sicheren Tod zu entrinnen, kein Zweifel, dass sie ihn und die anderen 6 in den nächsten Tagen zugrunde gerichtet hätten, erschien ihm der Tod im Sumpf ganz einfach und ohne Schrecken. Als sei er ein anderer Tod als der, vor dem er geflohen war. Ein Tod in der Wildnis, ganz frei, nicht von Menschenhand. 2 Meter über ihnen auf dem Weidendamm rannten die Posten mit den Hunden. Hunde und Posten waren besessen von dem Sirenengeheul und dem dicken, nassen Nebel. Georgs Haare sträubten sich und die Härchen auf seiner Haut. Er hörte jemand so nahe fluchen, dass er sogar die Stimme erkannte. Mansfeld. Der Schlag mit den Spaten, den ihm vorhin Wallau über den Kopf gegeben hatte, tat ihm also schon nicht mehr weh. Georg ließ das Gestrüpp los. Er rutschte noch tiefer. Jetzt kam er überhaupt erst mit beiden Füßen auf den Vorsprung, der einem an dieser Stelle Halt gab. Das hatte er damals auch gewusst, als er noch Kraft gehabt hatte, alles mit Wallau vorauszuberechnen. Plötzlich fing etwas Neues an. Erst einen Augenblick später merkte er, dass gar nichts angefangen hatte, sondern etwas aufgehört. Die Sirene. Das war das Neue, die Stille, in der man die scharf voneinander abgesetzten Pfiffe hörte und die Kommandos vom Lager her und von der Außenbaracke. Die Posten über ihn liefen hinter den Hunden zum äußersten Ende des Weidendamms. Von der Außenbaracke laufen die Hunde gegen den Weidendamm. Ein dünner Knall und dann noch einer. Ein Aufklatschen und das harte Gebell der Hunde schlägt über einen anderen dünnen Gebell zusammen, das gar nicht dagegen aufkam und gar kein Hund sein kann, aber auch keine menschliche Stimme. Und wahrscheinlich hat der Mensch, den sie jetzt abschleppen, auch nichts Menschliches mehr an sich. Sicher Albert, dachte Georg. Es gibt einen Grad von Wirklichkeit, der einen glauben macht, dass man träume, obwohl man nie weniger geträumt hat. Den hätten sie, dachte Georg. Wie man im Traum denkt, den hätten sie. Wirklich konnte das ja nicht sein, dass sie schon jetzt nur noch 6 waren. Eine Buchvorstellung von Roman Das siebte Kreuz, geschrieben von der jüdischen und sozialistischen NS-Widerstandsautorin Anna Segers, die heute vor 125 Jahren in Mainz geboren wurde. Wir wollen jetzt einen kleinen Blick auf die Nachrichten und Veranstaltungen werfen. Erstmal auf die Nachrichten, dann auf die Veranstaltungen, so wie es sich gehört. Die Schlagzeilen, zumindest in meinem Browser, waren heute voll mit den Epstein-Akten. Und zwar konkret ging es darum, dass das US-Repräsentantenhaus und der Senat für eine Veröffentlichung dieser Akten stimmten. Der US-Senat hat dabei ein Gesetz gebilligt, das die Freigabe der Akten des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein erzwingen soll. Dem vorangegangen ist, dass das Repräsentantenhaus in den USA mit einer großen Mehrheit, mit einer überwältigenden Mehrheit, dieser Veröffentlichung ebenfalls zustimmte. Dieser Gesetzesentwurf wird nun an den US-Präsidenten Donald Trump weitergeleitet. Der muss das Ganze jetzt noch unterzeichnen. Genau, Kontext für die ganze Story. Ermittlern zufolge hat Epstein über Jahre minderjährige Mädchen und junge Frauen missbraucht und Prominenten zugeführt. Und in kürzlich veröffentlichten E-Mails von Epstein hieß es von ihm, dass Donald Trump von dem Ganzen wusste. Meine Quelle dazu ist das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Als ich die Taz heute Morgen nicht mehr in Druckform, sondern digital aufgeschlagen habe, da habe ich gelesen, dass Zehntausende SlowakInnen protestiert haben gegen den Demokratieabbau durch Robert Fico. Und zwar haben am 17. November in Bratislava etwa 50.000 Menschen demonstriert und in anderen Städten kam es ebenfalls zu Protesten. Das Ganze ist nämlich so, dass seit dem erneuten Amtsantritt vom Regierungschef Robert Fico im Oktober 2023 sich einiges verändert hat. Die Taz schreibt, dass Menschen viel ertragen mussten, denn Fico baut demokratische Strukturen nach und nach ab, zum Beispiel den Rundfunk, Kultur, er verschärft Gesetze gegen queere Menschen. Und jüngst gab es auch eine Enthüllung über die Verbindungen von einem von Ficos Beratern zu Jeffrey Epstein, der Sexualstraftäter aus den USA von der vorherigen Nachricht, von der vorherigen Headline. Und genau, bemerkenswert daran, schreibt die Taz, ist, dass unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen diesen Protest mitgestaltet haben und mitorganisiert haben und unterschiedliche politische Strömungen dabei zusammengekommen sind. Bei DW wird darüber berichtet, dass die Sozialistin Jeanette Jara in der ersten Runde die Präsidentschaftswahlen in Chile gewonnen hat. Sie hat dieses mit relativ knapp gewonnen und muss dementsprechend Mitte Dezember nochmal in die Stichwahl. Die gemäßigte Kommunistin erreichte fast 27%, wie das Wahlamt nach Auszählungen nahezu aller Stimmen mitteilte. Kontrahent, der deutschstämmige Rechtspolitiker José Antonio Kast, kam auf gut 24% der Stimmen. Jetzt müssen die beiden BewerberInnen am 14. Dezember nochmal in einer Stichwahl gegeneinander antreten. Außerdem in der Taz ging es heute um das mediale Echo zu den Schüssen in Bochum, zu den Schüssen der Polizei in Bochum auf ein 12-jähriges Mädchen. Die Taz klagt in dem Artikel an, dass Medien, die den Polizeisprech sehr schnell übernommen haben. Die Polizei hat in einer Pressemitteilung schlicht und sachlich erklärt, dass das Mädchen, das verschwunden gemeldet war, in Bochum mit zwei Messern in der Hand auf die Polizei zugegangen ist. Taser und Schusswaffen wurden nach Angaben dieser Pressemitteilung zeitgleich eingesetzt. Die Taz führt dazu an, dass erst später am Tag nach der ersten Flut der Täter-Opfer verkehrenden Berichte stoßen KollegInnen auf Schusswaffenregeln im Polizeigesetz des Landes NRW. Da heißt es, gegen Personen, die dem äußeren Eindruck nach noch nicht 14 Jahre alt sind, dürfen Schusswaffen nicht gebraucht werden. Heißt es da nach § 63. Und die Taz schreibt weiter, die Polizei hingegen bleibt in ihrem narrativen Erzählen passiv. Es kam zu Schusswaffengebrauch. So viel mal zu einem Nachrichtenüberblick. Der hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist eine kleine Auswahl an Schlagzeilen und Nachrichten, die ich als Moderation heute mitgebracht habe. Wir wollen jetzt noch auf eine Auswahl an Veranstaltungen blicken im Sendegebiet. Da habe nicht ich mitgebracht, die kommt von der Redaktion, der tagesaktuellen Redaktion von Radio Korax. Und genau, da gibt's, bleiben wir direkt in Halle, eine Veranstaltung morgen am 20.11. von 18 bis 19.30 Uhr mit dem Titel Spielen für Erwachsene aus der Welt der Sextoys. Und die ganze Angelegenheit findet statt im Stadtmuseum Halle in der großen Merkortstraße 10 in Halle an der Saale. Es ist ein Vortrag, der da im historischen Saal von Aufklärer Christian Wolf stattfindet. Und zu dieser Veranstaltung heißt es, Sexspielzeuge sind heute so vielfältig und weit verbreitet wie nie zuvor. Die Auswahl reicht von einfachen Formen bis hin zu technisch und ästhetisch ausgefallenen Designs. Sie beeinflussen nicht nur Lust und Intimität, sondern sind auch eng mit Fragen der sexuellen Selbstbestimmung und Emanzipation verbunden. Ihre Geschichte beginnt jedoch weit vor der sexuellen Revolution der 1960er Jahre und reicht bis in die Antike zurück. Wer da jetzt Lust drauf bekommen hat, mehr drüber zu erfahren, über die Geschichte von Sextoys und Sexspielzeug, die kann morgen 18 bis 19.30 Uhr sich diesen Vortrag im Stadtmuseum in Halle in der großen Merkerstraße 10 angucken oder ansehen. Heute, am 19. November, gibt es eine Online-Veranstaltung von 17 bis 20 Uhr von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und zwar richtet sich die an AntifaschistInnen in Sachsen. Da geht es konkret um einen Workshop, wie man Interviews macht, also Interviewtraining. Die Anmeldung dazu ist allerdings notwendig. Anmelden kann man sich da unter anmeldung@rosalux-sachsen.de. Wenn man interessiert ist, weil nämlich rechte Gewalt nimmt zu und Nazi-Übergriffe und Bedrohungen häufen sich und engagierte Menschen sind geraten dabei oft selber ins Visier und trotzdem leisten viele von denen täglich unbezahlte Arbeit, unterstützen Betroffene, werden laut und fordern die Politik zum Handeln auf. Und da kann es mal passieren, dass man in eine Interviewsituation gerät und damit man da lernt, mit umzugehen, kann man sich eben anmelden unter anmeldung@rosalux-sachsen.de. Ein Online-Workshop heute am 19. November von 17 bis 20 Uhr. In Dresden gibt es heute eine Gedenkveranstaltung um 16 Uhr, von 16 bis 18 Uhr läuft das Ganze und gedacht wird Emma. Die Veranstaltung heißt Gedenken an Emma, ein halbes Jahr ohne dich. Vor einem halben Jahr ist eine junge Frau auf einem Rave getötet worden. Und wenige Tage nach der Tat wurden weitere Umstände darüber, der grausamen Tat, veröffentlicht. Der Täter, ein junger Mann, und eben die getötete Emma. Und da wollen heute Menschen gedenken, zwar um 16 Uhr am Königinnenufer in Dresden. Es wird dazu geschrieben, dass Menschen, die daran beiwohnen wollen, gerne Kerzen und Blumen mitbringen können zum Ablegen. Und noch ein kleiner Blick nach Berlin. Da gibt es heute auch am 19. November um 19 Uhr eine A-Barium-Meeting. Da geht es konkret darum, dass es eine Auswertungsrunde gab zur Beteiligung am Rheinmetall-Entwaffnen-Camp in Köln dieses Jahr. Und man möchte zusammenkommen, um sich auszutauschen über unter anderem anarchistischen Antimilitarismus. Und wer daran Interesse hat und in Berlin ist, in der Riegerstraße 94, kann man da mitmachen ab 19 Uhr. Genau. So viel zu einer kleinen Übersicht an Veranstaltungen im Sendegebiet des Morgenmagazins. Wir haben es hier gleich 8.30 Uhr, also in 5 Minuten haben wir es 8.30 Uhr. Und dann wollen wir einen längeren Blick werfen, ein längeres Ohr werfen. Das geht ja leider nicht, dass man das Ohr werfen kann. Aber gucken tun wir ja nicht. Wir möchten einen Blick werfen auf rechte Räume und hören dazu ein Gespräch mit Stefan Trübi. Bevor wir allerdings dieses tun, wollen wir nach sowieso schon so viel Gelaber und Input vielleicht einfach ein bisschen relaxen und mit International Music fragen: Mama, warum? An den Tischen dieser Restaurants hab ich mir Fische bestellt. Hummer war mir nicht genug. Was übrig bleibt, schenke ich den Reichen. Oh Mann, da hab ich mir was eingebrockt. Ich befand mich am Ufer. Das Restaurant war wunderschön gelegen, aber wunderschön war mir nicht genug. Mama, warum bekomm ich's immer so, wie ich es bestellt hab, wie ich es bestellt hab? We'll be right back. Aufstehen, hinlegen, Radio Korax hören, das Morgenmagazin. Radio Korax 95,9. Die Wavepunks bringen mich damit an den nächsten thematischen Punkt dieses Morgenmagazins mit ihrem Titel Nazis in der Nachbarschaft. Denn in allen Bereichen des Miteinanders versuchen die radikalen Rechten und der Rechtspopulismus immer weiter vorzudringen, bis in die Mitte der Gesellschaft, bis an unseren Gartenzaun. Weniger offensichtlich oder weniger sichtbar versucht die Rechte längst auch auf architektonischem und städtebaulichem Terrain eine Hegemonie zu errichten. So denkt der Architekturtheoretiker Stefan Trübi im Jahr 2018, er deckt auf, dass die Rekonstruktion eines Teils der Frankfurter Altstadt auf die Bemühungen einer rechten Bürgerinitiative zurückging. Aber solche rechte Räume, wie sie Stefan Trübi beschreibt, entstehen nicht nur innerhalb von Rekonstruktionsbemühungen er beschreibt eben, dass sie nicht nur innerhalb von einem Rekonstruktionsbemühungen entstehen. In seinem Buch Rechte Räume, politische Essays und Gespräche verfolgt Stefan Trübi Kontinuitäten rechter architektonischer Metapolitik. Heute um 19 Uhr wird eben genau dieses Buch und weitere Projekte unter diesem Titel in der ACC-Galerie in Weimar vorgestellt. Falls ihr also in Weimar seid, um 19 Uhr. Im folgenden Gespräch erklärt Stefan Trübi, welche Motivation hinter dem Projekt Rechte Räume steckt und inwiefern sich überhaupt politisch über Architektur sprechen lässt. Außerdem geht es darum, warum es eigentlich gar keine rechte oder linke Architektur gibt, was demgegenüber rechte Räume sind und warum sich auch linke Konzeptionen von einer Überbetonung von Indigenität und lokalen Identitäten hüten sollten. In der Tat begleitet mich der Begriff rechte Räume jetzt schon eine ganze Weile. Die AfD wurde bekanntlich 2013 gegründet. Ich meine, der erste Artikel zu diesem Thema rechte Räume erschien, und zwar genau unter diesem Titel, bereits 2014.

nämlich der Professor im Rahmen des Herbstprogramms von Kunst, Spektakel und Revolution einen Vortrag eben über rechte Räume in der Architektur und über sein Buch, das unter demselben Titel erschienen ist. Um 19 Uhr geht's da los. Wir hier im Morgenmagazin hören eine klitzekleine, ein wenig Musik, um uns ein bisschen zu lockern von der umfassenden Thematik zu rechten Räumen in der Architektur. Und stellen uns mit die Sterne die Frage, wo soll ich hingehen? Und dann gibt es einen kleinen Überblick, was uns in der was uns zwischen 9 und 10 hier im Morgenmagazin der Freien Radios erwartet. Aber erstmal die Frage, wo soll ich hingehen? Bye. Aufstehen. Hinlegen. Radio Korax hören. Das Morgenmagazin. Radio Korax 95,9. 9 Uhr ist es. Und ihr hört das Morgenmagazin der freien Radios. Hier in Halle an der Saale bei Radio Korax auf der 95,9. In den freien Radios Berlin-Brandenburg auf DAB Plus oder auf der UKW-Frequenz 88,4 in Berlin und in Potsdam die 90,7. Über Radio Blau in Leipzig, über Coloradio in Dresden sowie sachsenweit beim Rundfunkkombinat. Und außerdem hört ihr das Morgenmagazin der Freien Radios noch in Frankfurt an der Oder über Radio Swupfurt oder unerhört Marburg, also Radio unerhört Marburg auf der 90,1 und dem Freien Radio Stuttgart auf der 99,2. Ich bin Micha, eure Moderation für dieses wunderschöne Morgenmagazin am 19. November 2025 aus dem wunderschönen Halle an der Saale. Da musste ich kurz mit dem Kopfhörer gegens Mikro stoßen, um aus dem Fenster zu gucken, wie das Wetter eigentlich ist. Aber es ist auch noch wunderschönes Wetter hier in Halle an der Saale. Bisschen kalt, bisschen frisch, aber von dem, was ich sehen kann, gar nicht so übel. Ich kann allerdings nicht so viel sehen. Wir wollen gleich jetzt einen Blick werfen auf klimapolitische Angelegenheiten, internationale klimapolitische Angelegenheiten, die ich noch genauer erläutern werde. Allerdings wollt ihr ja sicher auch wissen, was danach eigentlich kommt. Um 9.25 Uhr nämlich geht es um Männlichkeiten und geschlechterspezifische Gewalt. Genau, mit der wir uns hier im Morgenmagazin auseinandersetzen wollen. Was hat es jetzt aber mit dieser umweltpolitischen internationalen Geschichte zu tun? Und zwar war vor einiger Zeit, also sie läuft ja theoretisch eigentlich noch, die COP30 in Brasilien. Und nachdem sich Friedrich Merz ein bisschen Kritik von dort mitgeholt hat, nachdem er gesagt hat, er ist froh wieder hier in Deutschland zu sein Brasiliens Präsident Lula ihm geraten hat, hätte tanzen gehen sollen, sind natürlich da auch noch andere Sachen passiert, wie diese ganzen lustigen Nebenbei-Anekdoten, die gar nicht unbedingt nur lustig sind. Nämlich Deutschland spielt in der ganzen Angelegenheit rund um internationalen Umweltschutz eine relativ wichtige Rolle. Und zwar äußert sich da zum Beispiel Germanwatch dazu, die nämlich die Bestrebungen der Bundesregierung hinlässlich der UN-Anpassungsfonds. Okay, ich muss das Ganze nochmal von vorne anfangen, sonst kriegt ihr überhaupt nicht mit, worum es eigentlich geht. Also, die Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch begrüßt nämlich, dass die Bundesregierung erkennen lässt, den UN-Anpassungsfonds weiterhin finanziell unterstützen zu wollen. Das haben auch schon andere Regierungen vorher gemacht. Weil Deutschland ist nämlich seit vielen Jahren ein zentraler Geber dieses für Entwicklungsländer besonders wichtigen Fonds, der eine einzigartige Rolle in der internationalen Klimafinanzierungslandschaft spielt. Aber nachdem die Industrieländer das selbstgesetzte Finanzierungsziel des Anpassungsfonds von 300 Millionen US-Dollar sowohl 23 als auch 24 deutlich verfehlt haben, richtet sich bei der COP30 in, und jetzt entschuldigt bitte meine Aussprache, Belem, erneut viel Aufmerksamkeit auf diesen Fonds. Über Gründung und Möglichkeiten sprach Lora Münch mit Julia Grimm. Sie ist Klimafinanzierungsexpertin bei Germanwatch. Für uns ist der Anpassungsfonds so wichtig, weil er vor allen Dingen besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen im globalen Süden dabei unterstützt, sich an die negativen Folgen des Klimawandels anzupassen. Das heißt zum Beispiel im Umgang mit Extremwetterereignissen oder Dürren oder dem steigenden Meeresspiegel und in diesem Sinne auch Küstenbefestigung zum Beispiel. Was den Fonds so besonders macht, ist, dass er nicht wie andere Initiativen vor allen Dingen Kredite gibt, sondern den Ländern Zuschüsse gibt, das heißt Gelder, die nicht zurückbezahlt werden müssen. Wie wird denn dieser Anpassungsfonds finanziert? Der Anpassungsfonds wird hauptsächlich finanziert von Beiträgen, finanziellen Beiträgen von Industrieländern. Und Deutschland ist eines dieser Länder, das den Anpassungsfonds seit Jahren unterstützt mit finanziellen Beiträgen. Leider reicht das aber noch nicht aus. Wir haben jetzt die letzten 3 Jahre gesehen, dass der Fonds immer wieder erneut sein Finanzierungsziel nicht erreicht hat und dass das gerade auch Schwierigkeiten bedeutet hinsichtlich, wie geht es weiter mit dem Fonds? Kann der weiter diese so wichtigen Projekte finanzieren? Ich glaube, es ist auch wichtig, nochmal zu betonen, dass Deutschland den Fonds finanziell unterstützt, ist auch für uns hier in Deutschland von Vorteil. Nicht nur für die lokalen Bevölkerungsgruppen im globalen Süden, auf die die Projekte direkt abzielen, denn viele Projekte unterstützen zum Beispiel Kleinbauern im globalen Süden dabei, ihre Landwirtschaft und ihre landwirtschaftlichen Produkte an den Klimawandel anzupassen. Das zeigt sich zum Beispiel direkt darin, dass Kleinbauern in der Kaffeeproduktion oder Kakaoproduktion dabei unterstützt werden, finanziell durch den Anpassungsfonds ihre Produktion an Klimawandelfolgen anzupassen, zum Beispiel verlängerte Dürren oder veränderte Regenfälle durch den Klimawandel. Und das kommt uns dann auch direkt zugute, indem zum Beispiel Lieferketten von Schokolade oder Kaffee nicht beeinträchtigt werden durch den Klimawandel und dadurch die Preise auch bei uns in den Supermärkten steigen. Das ist also eine Win-Win-Situation für alle, sowohl hier in uns Deutschland, aber auch für die Bevölkerung im globalen Süden, die sich besser an den Klimawandel anpassen kann. Es ist ja von einer Mindestfinanzierung die Rede, das wären 300 Millionen Dollar, glaube ich. Deutschland soll ja sich mit 60 Millionen beteiligen. Wo liegt denn eigentlich das Problem? Das sind doch relativ geringe Beträge. Ja, genau. Die Beträge sind in der Tat nicht hoch und spiegeln auch nicht den aktuellen Bedarf wider. Der ist weitaus größer. Das selbstgesteckte Ziel ist aber auch schon immer ein politischer Kompromiss, der von verschiedenen Ländern ausgehandelt wird. Also das spricht nicht die aktuellen Bedarfe wider. Und wir sehen eigentlich auch, dass der Fonds weitaus mehr Geld als diese 300 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt bekommen sollte. Das Problem ist, dass viele Industrieländer wie auch Deutschland gerade schauen, wie können sie die wenigen öffentlichen Mittel, die sie haben, die dann keine Kredite sind, sondern Zuschüsse, also Geld, was nicht zurückgezahlt werden muss, wo können sie die reinstecken, wo haben die meiste Hebelwirkung? Und viele Industrieländer denken, wenn sie diese Mittel in Initiativen stecken, die auch versuchen, weitere private Mittel vom Privatsektor zu mobilisieren für die Anpassung an den Klimawandel, dann seien die da besonders gut aufgehoben und haben eine besonders große Hebelwirkung. Das ist aber irreführend, denn der kürzlich erschienene Bericht zur Anpassung von den Vereinten Nationen hat deutlich gemacht, dass der Privatsektor mit privaten Mitteln wie Krediten maximal 15-20% der Anpassungsbedarfe abdecken kann. Für die weiteren 80% sind öffentliche Zuschüsse essentiell und die kann der Anpassungsfonds bereitstellen. Gelder, Zuschüsse für kleine lokale Projekte, wo es kein Potenzial für den Privatsektor gibt, reinzukommen und damit den Menschen vor Ort zu helfen, sich an die negativen Folgen des Klimawandels anzupassen. Es gibt ja noch andere Fragen zu diesem Thema, und zwar geht es um die vollständige Überführung des Fonds von Kyoto-Protokoll in das Pariser Abkommen, das auf der Agenda gestanden ist. Gibt es die Möglichkeit, dies zu realisieren? Da sind sich eigentlich alle Länder einig, dass der Fonds jetzt auch unter dem Pariser Abkommen verankert sein soll. Gerade ist er unter beidem, dem Kyoto-Protokoll und dem Pariser Abkommen, verankert. Und er soll nun ausschließlich dem Pariser Abkommen dienen. Grundsätzlich sind sich da alle einig. Es gibt nur einen Punkt, warum diese Entscheidung noch nicht getroffen worden ist. Und das ist, weil die Industrieländer gerne die Zusammensetzung des Entscheidungsgremiums des Fonds verändern wollen. Das hängt auch sehr stark wiederum mit den Ressourcen zusammen, die für den Fonds bereitgestellt werden wollen. Denn dass der Fonds jetzt noch nicht ausschließlich dem Pariser Abkommen dient und diese Entscheidung getroffen werden kann, hängt damit zusammen, dass es noch Uneinigkeit zur Zusammensetzung des Entscheidungsgremiums des Fonds gibt. Was den Fonds sehr einzigartig macht, ist, dass es einer der wenigen Institutionen ist in der internationalen Klimafinanzierungslandschaft, wo Entwicklungsländer eine Mehrheit haben in dem Entscheidungsgremium. Wenn wir uns zum Beispiel Institutionen wie die Weltbank oder andere multilaterale Institutionen anschauen, dann sehen wir, dass dort oft, wenn es um Entscheidungen geht, die Industrieländer, die das Geld bereitstellen, weitaus mehr Macht haben. Und das ist, was diesen kleinen Fonds so besonders macht, dass hier die Entwicklungsländer besonderes Mitspracherecht haben. Und das ist auch wichtig, denn das sind die Länder, wo der Fonds letztendlich seine Projekte auch umsetzt. Und hier gibt es noch Uneinigkeit zu, aber wir hoffen auch, dass diese Uneinigkeit sich lösen lässt, indem Industrieländer möglichst ambitionierte Summen für den Anpassungsfonds bereitstellen. Denn wir sehen oft, dass finanzielle Beiträge auch die Verhandlungsdynamiken beeinflussen können auf der Weltklimakonferenz und auch zu Kompromissen führen, was die Entscheidungen angeht, die dort gefällt werden. Denken Sie, dass jetzt auf dieser COP30 in Berlin man zu einer akzeptablen Lösung kommen könnte? Gerade sieht es so aus, als würde der Anpassungsfonds dieses schon so gering gesteckte Ziel für 2025 von 300 Millionen US-Dollar wohl nicht erreichen. Und das würde ein ganz fatales Zeichen senden. Denn erst letztes Jahr auf der Weltklimakonferenz in Baku hat sich die Weltgemeinschaft auf ein neues globales Klimafinanzierungsziel geeinigt. Und in diesem neuen globalen Klimafinanzierungsziel ist ein Teil auch, dass die multilateralen Klimafonds, also auch die UN-Klimafonds wie der Anpassungsfonds, ihre Auszahlungen bis 2030 mindestens verdreifachen sollen und eine weitaus größere Rolle einnehmen sollen in der internationalen Klimafinanzierungslandschaft. Und jetzt zu sehen, dass ein Jahr nach dem neu beschlossenen globalen Klimafinanzierungsziel diese schon so geringe Summe für den Anpassungsfonds nicht bereitgestellt werden kann, ist ein ganz schlechtes Zeichen und lässt zu Recht viele Entwicklungsländer auch hinterfragen, wie ernst es die Industrieländer eigentlich meinen mit dieser finanziellen Unterstützung. Das sagt Julia Grimm, Klimafinanzierungsexpertin bei German Watch, im Gespräch mit Lora aus München, dem Freien Radio Lora aus München. Hier auch gespielt im Morgenmagazin der Freien Radios. Und daran anschließend an die doch vielleicht etwas nicht ganz so rosigen Aussichten, die zum Schluss geschildert wurden. Und die Stimmung vielleicht inhaltlich ein bisschen zu, nicht inhaltlich zu drücken, aber musikalisch dem Ganzen vielleicht ein bisschen ein Ventil zu geben und den Frust darüber, dass Industrieländer da vielleicht mit der Finanzierung im Bereich Klimaschutz nicht ganz so am Start sind, wie es vonnöten wäre. Hören wir Cat Bite Back mit No Future. Geht, der letzte Freiraum im Erdboden gleich und um schöpfige Strände. Hier ist kein Platz, alles gesperrt und so tragen wir weiter mit blutigen Händen. Das Wasser steigt, die Erde brennt, wir stehen bei den schon lustigen. Jugend sind zwei Tage ab, wenn man Rest keine Stimme bleibt in Bustigen. Alles geht im Bach runter, die Quelle bleibt gesperrt. Was sind schon 2 Grad plus, ist doch nicht der Rede wert. Alles Müll, alles Wüste, alles kaputt. Hauptsache das Wasser wird bald Vollmond abgefüllt. Bekommt schicke Etiketten, alles ganz privat. Ist für Blut, Homie Trust, so mit Kriegen bezahlt. No Future Kids am Kopf aufs Ganze. Kämpfen gegen Windmühlen. No Future Kids am Kampf aufs Ganze. Kämpfer gegen Windmühlen. Balancieren auf Future von Cat Bite Back. Und um noch ein klein wenig bei musikalischen Einlagen zu bleiben und nochmal auf einen kleinen Veranstaltungsblock am Ende dieser Sendung hinzuweisen, gibt es hier einen kleinen eingestreuten Teaser-Veranstaltungs-Teaser. Und zwar habe ich hier von der Redaktion ein Konzert in Berlin hinterlegt bekommen, das da heute stattfinden soll. In Berlin um 19 Uhr im Schokoladen in der Ackerstraße 169. Und zwar gibt's da Musik von, jetzt muss ich meine Aussprache direkt im Vorfeld schon mal entschuldigen, Maurizio Flurry. Und auf Bandcamp habe ich jetzt auf die Schnelle gar nicht so viel Info gefunden dazu. Und bin jetzt genauso gespannt wie ihr, wie die Musik eigentlich klingt und ob ich jetzt noch ganz schnell meine Koffer packe und ab nach Berlin rase, um mir dieses Konzert anzuhören. Also hören wir uns mal an, was es da heute um 19 Uhr im Schokoladen in Berlin zu lauschen gibt. Klick, klick. We'll be right back. Ja, ja, das klingt doch eigentlich ganz nett, diese Musik, nicht wahr, die da gerade im Radio läuft. Revoada, total deutsch ausgesprochen, heißt das Stückchen, von Maurizio Fleury. Das Ganze gibt es heute live zu hören, auch in Berlin im Schokoladen. Wer jetzt richtig Bock bekommen hat auf so Musik live am Abend heute, genau, kann man da vorbeigucken. Und was heute auch noch ist, anscheinend, ist der Internationale Männertag. Und wenn man das Ganze bei Wikipedia eingibt, ist das auch ganz lustig, weil da steht dann auch extra, dass der Internationale Männertag nicht zu verwechseln ist mit dem Männertag, Weltmännertag. Also der Internationale Männertag ist nicht zu verwechseln mit dem Weltmännertag. Ich habe jetzt die Wikipedia-Artikel überflogen, es geht irgendwie grundsätzlich um ähnliche Sachen. Und witzigerweise sind auch beide im November. Konkret geht es bei beiden irgendwie auch um so Aufmerksamkeit auf Gesundheit von Männern und jungen Männern. Genau, weil darauf aufmerksam gemacht werden soll oder so. Guter Anlass, um mit Tough Luck Fuck the Patriarchy zu singen und zu tanzen, weil das ist für alle schlecht. Reproduce women on the production line by the dozen. Push them behind frozen faces. Reduce them to pleasantries and empty phrases. Depriving them of their voices to scream and shout. Fuck! Fuck the patriarchy! Fuck the Patriarchy anlässlich des Internationalen Männertags. Und um dem Ganzen noch mehr Raum zu geben, auch wollen wir jetzt, also diesem Männertag natürlich, wollen wir einen Blick werfen auf geschlechtsspezifische Gewalt. Weil dieser Tag heute, der 19. November, kann für Männer auch eine Chance sein, die eigene Männlichkeit zu hinterfragen. Der folgende Beitrag untersucht die Zusammenhänge von Männlichkeit, patriarchaler Gewalt und fragt nach den Möglichkeiten von profeministischem Engagement für Männer. Männer nehmen den Arm, Männer geben Geborgenheit, Männer weinen. Männer brauchen viel Zärtlichkeit und Männer sind so Schon 1984 fragt sich der Sänger Herbert Grönemeyer, wann ist ein Mann und was ist eigentlich ein Mann? Männlichkeiten bilden oft eine Leerstelle in der sozialwissenschaftlichen Forschung. Bei der Erfassung von Hintergründen sexueller Gewalt von Männern muss aber auch Männlichkeit beleuchtet werden. Deswegen frage ich mich, was zeichnet Männlichkeit aus und inwiefern bedingt Männlichkeit patriarchale Gewalt? Ich habe gesprochen mit Fikri Anil Altintash. Er ist He4She-Botschafter für UN Women in Deutschland, als freier Autor tätig und schreibt und referiert zu den Themen Männlichkeiten, Rollenbilder und Orientalismus. Er erklärt, wie Männlichkeiten sozialwissenschaftlich verstanden werden. Ganz grundsätzlich, und das zeigen ja auch Studien oder in der Wissenschaft, wird da oftmals von der sogenannten hegemonialen Männlichkeit gesprochen, nach Raven Connell, also der Form von Männlichkeit, die in der Gesellschaft eine bestimmte Anerkennung und auch ein Ideal darstellt. Also was unterbewusst viele Männer versuchen danach zu streben und auch in der Art und Weise, wie sie ihre Männlichkeit performen, auch dem zu streben. Wenn wir uns das Ideal mal anschauen, von dem, was in unserer Gesellschaft in Deutschland als hegemoniale Männlichkeit auch beschrieben wird, ist das eine cis, hetero, nicht von körperlicher Behinderung betroffene, reiche, weiße Männlichkeit oder Mann. Beispiele von hegemonialer Männlichkeit lassen sich viele finden. Fikri Anil Altintash nennt Friedrich Merz als Beispiel, als einen reichen, weißen Mann, der wiederholt versucht, CDU-Chef zu werden und dabei niemals aufgibt. Der Autor und Männlichkeitsaktivist Kim Poster nennt den Antifa-Macker und den Theoriefeldherren als Idealtypen von Männlichkeiten in der linken Szene. Beide Typen zeichnen sich aus durch Dominanzverhalten, sei es aktivistischer oder theoretischer Natur. Dabei findet laut Kim Poster die feministische Selbstreflexion nur so weit statt, bis es für den Einzelnen nicht selbstkritisch oder unangenehm wird. Warum ist der Mann ein Mann? Wenn ich über Männlichkeiten und Männer spreche, meine ich diejenigen, die in der patriarchalen Gesellschaft von der Geschlechterungleichheit profitieren. Transmänner sind ebenfalls Männer, die aber nicht auf dieselbe Art und Weise im Patriarchat profitieren wie sogenannte Cis-Männer. Ein Cis-Mann ist, wem bei der Geburt das Geschlecht männlich zugewiesen wurde und sich damit auch identifiziert. Identifikation kann heißen, dass man die eigene Geschlechtszugehörigkeit nicht hinterfragt oder sich einfach damit wohlfühlt, von anderen als Mann gesehen zu werden. An Männer werden spezifische Rollenerwartungen gestellt, die sich im Kern mit Konkurrenz oder Leistung beschreiben lassen. Altintash führt aus, wie sich diese Rollenerwartungen in der Sozialisation äußern. Sich abgrenzen, immer so auch zu dominieren, zu kontrollieren, Gefühle zum Beispiel nicht zuzulassen, nicht in der Öffentlichkeit zu weinen und einfach auch mal so einen Mittelweg zu finden, nicht immer das Extreme zu wollen. Ne? Und vor allem geht es darum, unabhängig zu sein und in der Unabhängigkeit eben auch immer das Beste und das Allermeiste zu wollen und nie auch einen Mittelweg zu finden und auch mit jemandem zu sprechen und vor allem eben, das glaube ich, das Wichtigste und das steht im Kern der ganzen Sache, eben keine Schwächen zu zeigen. Also immer funktionieren zu müssen zum Vorteil für sich selber. Oder für Männer im Kontext von sogenannten Männerbünden, also auch, wo Männer sich gegenseitig unterstützen. Und das ist tatsächlich im Kontext von sexualisierter Gewalt ein sehr, sehr großes Problem. Rollenbilder über Männlichkeiten äußern sich auch in einer kürzeren Lebensdauer von Männern, die in Deutschland im Schnitt 5 Jahre weniger leben. Also nach dem ganz offiziellen Beitrag zur Gesundheitsberichterstattung, also zur gesundheitlichen Lage der Männer in Deutschland vom Robert-Koch-Institut von 2014, wird gesagt, es sind vor allem eine Kombination aus sogenannten biologisch, genetisch und psychosozialen, kulturellen Faktoren. Also nur 1 von 5 Jahren, die Männer kürzer leben in Deutschland, ist biologisch, genetisch bedingt. Und natürlich spielen zum Beispiel Rollenbilder und Geschlechterklischees eine Rolle. Im Gespräch mit Männern wollte ich wissen, wie und wann sie in ihrem Alltag ihr Mannsein oder ihre Männlichkeit spüren. Ja, das ist schon eine sehr interessante Frage, weil ich das sehr selten eigentlich reflektiere und selten drüber nachdenke und mir demzufolge auch selten die Frage stelle, ob ich mich wie ein Mann fühle. Also es ist vieles irgendwie, ich glaube, ich fühle mich einfach wenig genötigt durch die Umstände, das zu reflektieren. Also zum Beispiel ganz spezifische Situationen, ja, wenn ich abends nach Hause laufe und ich laufe an Typen vorbei, die shady aussehen, denke ich mir in der Situation manchmal so, wow, okay, gut, so dumm es jetzt klingen mag, zum Glück bin ich jetzt männlich gelesen und muss mir da jetzt keine Gedanken drüber machen. Ich habe Fikri Anil Altintash gefragt, wann im Alltag Männlichkeit präsent ist. Für mich spielt das natürlich auch keine Rolle, aber ich merke zum Beispiel, weil ich mich damit auseinandersetze, weiß ich, dass ich zum Beispiel durch die Art und Weise, wie ich mich kleide, durch die Art und Weise, wie ich spreche, durch die Art und Weise, mit welcher Selbstverständlichkeit ich zum Beispiel auch nachts alleine durch die Gegend joggen kann oder laufen kann, da spüre ich das im Prinzip natürlich, weil ich diese Ängste nicht habe. Weil dieses Spüren von Männlichkeit heißt nicht nur zum Beispiel wie ein Putin, der oberkörperfrei auf einem Pferd sich ablichten lässt, so eine Männlichkeit zu zelebrieren, sondern auch die Frage, welche Ängsten muss man sich nicht stellen. Also es gibt da so zwei Stränge, dieses Männlichkeitssein im Alltag vielleicht auch darstellen. Die Frage ist, glaube ich, tatsächlich auch diese Erkenntnis, dass Männlichkeit keine Sache ist, natürlich mit der wir in irgendeiner Form geboren werden, sondern die wir uns ganz bewusst auch aneignen. Also man sozialisiert sich zu einer bestimmten Form von Männlichkeit, die wir als richtig oder falsch erachten. Um das nochmal zu wiederholen, ich glaube, die Frage ist wirklich tatsächlich, wann muss ich mich damit nicht auseinandersetzen? Und in dem Moment, wo ich mich mit Männlichkeit nicht bewusst auseinandersetzen muss, ist quasi letztendlich auch schon eine Bewusstwerdung von, dass man Männlichkeit auch spürt. Weil Männlichkeit spürt man auch dann, wenn man sich auch mit den Auswirkungen von Männlichkeit nicht auseinandersetzen muss. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing. Without a woman or a girl. Männer machen Probleme. Sie begehen das Gros aller körperlichen und sexualisierten Gewalttaten, dominieren öffentliche Räume und sind herrschaftlich ignorant, wenn nicht sogar verachtend gegenüber den Belangen von Frauen, Homosexuellen und Transmenschen. Das schreibt Kim Poster über Männlichkeit und Männer. Männer begehen Gewalttaten gegen Frauen und Transpersonen. Zahlen einer EU-Studie von 2014 gehen davon aus, dass 33% der Frauen in Europa irgendwann in ihrem Leben Opfer von körperlicher und/oder sexueller Gewalt werden. Doch wie groß ist dabei die Dunkelziffer? Wie viele geschlechtsspezifische Gewalttaten werden gegen Transmenschen begangen? Und wie viele Männer werden Täter von körperlicher und/oder sexueller Gewalt? Eine Studie zu Gewalt gegen Frauen der Uni Bielefeld von 2004 nennt dazu folgende Zahlen. Frauen, die Opfer körperlicher Übergriffe wurden, nannten 10% weibliche Täterinnen und 71% ausschließlich männliche Täter. 19% nannten sowohl männliche als auch weibliche TäterInnen. Bei sexualisierter Gewalt sind die Unterschiede zwischen den Geschlechtern noch deutlicher. Bei 99% der Betroffenen waren Männer die Täter. Bei 1% waren es weibliche Täterinnen. Die Merkmale von Männlichkeit, Konkurrenz, keine Gefühle zeigen und niemals aufgeben, diese bedingen geschlechtsspezifische Gewalt. Sie führen zu Phänomenen wie sogenannten Pick-up-Artists und Männer-Coaches. Das sind Trainings für Männer, wie sie Frauen, auch gegen deren Willen, ansprechen und in vielen Fällen sexuell missbrauchen können. Der Übergang zu sogenannten Incels, also unfreiwillig zur Libertäre, der ist fließend. Als Austauschraum dienen vor allem YouTube-Videos und Online-Foren. Aktiv werden diese Pickup-Artists aber im öffentlichen und privaten Raum. In diesem Video erkläre ich dir, was du tust, wenn die Frau sagt, sorry, aber ich habe einen Freund. In this video I want to talk about 3 PUA techniques that actually work. Das sind Stimmen von 2 Pickup-Artists aus YouTube-Videos. Manche Videos werden über 100.000 Male geklickt und mit Erfahrungsaustauschen und Begeisterung kommentiert. Der Autor Fikri Anil Altintash spricht über die gesellschaftliche Tragweite von Phänomenen wie Pickup-Artists. Gerade diese Pickup-Artists sind meist nicht nur Sachen, die irgendwie auf YouTube aufgenommen werden oder einzelne Männercoaches, die mit irgendwelchen Zitaten auf Instagram damit punkten, sondern es sind riesengroße Industrien. Also und diese Frage nach Pickup-Artists, die ist ja dann nicht nur auf romantische Beziehungen beschränkt, sondern sie versucht ja auch eine neue, wahre Form von Männlichkeiten vor allem wieder zu entdecken. Und da reden wir natürlich von ganz großen antifeministischen Netzwerken, die diese Art von Beziehungsmustern oder auch Blick auf Beziehungen auch unterschwellig sehr unterstützen. Also ich glaube, das Problem ist noch mal größer, weil die Gesellschaft sich noch nicht so stark von antifeministischen Tendenzen verabschiedet hat. Die Kritik an Männlichkeiten gibt es in der feministischen Szene seit langem. Manche kritisieren, dass nur die sogenannte toxische Männlichkeit das Problem sei. Andere betonen, dass das gesamte Konzept von Männlichkeit patriarchal ist. Meine Ausgangsfrage war nach dem Zusammenhang von Männlichkeit und geschlechtsspezifischer Gewalt. In der Struktur von Männlichkeit sind Konkurrenz und keine Schwäche zeigen zentrale Punkte. Niemals aufgeben, immer weiter agieren, auch gegen Widerstände. Damit bedingt das Konzept von Männlichkeit das Entstehen von geschlechtsspezifischer und patriarchaler Gewalt. Damit stellt sich mir zum Abschluss die Frage, wie Männer gegen geschlechtsspezifische Gewalt aktiv werden können oder sich profeministisch engagieren. Bei profeministischem Engagement von Cis-Männern besteht die Gefahr, dass feministische Bewegungen dadurch vereinnahmt werden könnten. Alle Formen von profeministischem Engagement von Cis-Männern, ne, zum Beispiel jetzt auch so Runden, wo nur Männer sich austauschen über ihre Männlichkeit, dass die natürlich auch im Kern problematisch sein können oder oftmals auch sind, weil sie sich wieder nur um die Belange von Männern drehen und weniger zum Beispiel auch die Fragen stellen, was müssen Männer gegen eine Sozialisation tun, die sexualisierte Gewalt begünstigt. Ne? Das sind zum Beispiel die wichtigsten Fragen. Deshalb versuche ich zum Beispiel auch nicht immer Männer in den Fokus zu nehmen, sondern auch immer kritisch zu sagen, was ist an dem, wie wir Männlichkeit leben, wie wir das als Gesellschaft reproduzieren, gefährlich daran und was für gefährliche Auswirkungen hat Männlichkeit. Einmal ins Gespräch kommen, überhaupt diese Debatte zu öffnen, aber gleichzeitig auch radikal sich zu hinterfragen. Weil das Wichtigste ist, dass wir weg von Männlichkeiten kommen. Also nicht, dass wir in Modus kommen, immer wieder neue akzeptierte Formen von Männlichkeit zu finden, weil die wiederum ein System reproduzieren, das immer noch gewaltvoll ist. Für viele, ein Großteil der Menschen, die in unserer Gesellschaft leben. Von daher ist es eine sehr komplexe Debatte, aber ich versuche zweigleisig in irgendeiner Form zu fahren, aber ich muss erstmal den ersten Schritt machen, um überhaupt Männer dazu zu kriegen, zu sagen, das juckt mich. Und ich sage, Männer müssen nicht nur, also sie sind Teil des Problems, aber sie müssen auch Teil der Lösung sein. Um Teil der Lösung zu werden, nennt der Männlichkeitsforscher Daniel Holtermann einige Möglichkeiten, wie Männer sich im Alltag mit Männlichkeiten auseinandersetzen können. Im eigenen Verhalten nach Hierarchien zu suchen. Wann trete ich mit wem in Wettbewerb? Oft ist ja ein Prinzip, das immer oft reproduziert wird, ist dieses Gewinnen. Und das ist sehr subtil. Und sich dann zu prüfen, sehe ich meinem Gegenüber der gleichen Stelle wie ich? Bin ich sozusagen immer in Austausch und geht es hier um Gewinnen oder geht es hier um einen gemeinsamen Diskurs oder was gemeinsam zu machen? Dann gibt es noch weitere Empfehlungen, zum Beispiel zu gucken, wer spricht, wie viel Redeanteil habe ich? Wie viel Raum nehme ich ein in den Gesprächen, die ich habe? Dann das genaue Zuhören, also nicht direkt assoziativ wie das Nichts zu sagen, sondern einfach auch das wirken zu lassen, was der Gegenüber auf mich dagegenüber sagt. Dann das Beziehungsebene in den Fokus geben. Nicht nur immer auf der Sachebene diskutieren, sondern was macht denn das eigentlich mit dem Gegenüber, wenn ich so bin, wie ich bin? Dann der nächste Aspekt, im öffentlichen Raum auch dort zu gucken, wie viel Raum nehme ich ein? Zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln, lasse ich da Platz für andere oder blockiere ich da ganz viel Raum? Und ganz wichtig hier, das Mitdenken von anderen Personen und Perspektiven. Wie fühlt sich das für einen Menschen an, der eine ganz andere Hintergrund, Geschlechtsidentität hat als ich? Kann ich mich da rein, wie wäre das für mich, wenn ich in dieser Position wäre? Also der Perspektivwechsel ist wirklich was Zentrales und Wichtiges im kritischen Umgang mit Männlichkeiten. This is a man's, man's, man's world. But it won't be nothing, nothing. Not a woman on earth. Wir hörten Stimmen von Fikri Anil Altinatasch, Daniel Holtermann und Kim Poster. Menschen, die sich mit Männlichkeit beschäftigen, anlässlich des heutigen Internationalen Männertags. Nächste Woche, Dienstag, ist der 25. November, der Internationale Tag gegen geschlechterspezifische Gewalt. Und auch da wollen wir uns in unserem Morgenmagazin mit Männlichkeit und feministischen Perspektiven beschäftigen. Also bleibt gespannt und haltet die Ohren offen, ob es in eurer Stadt eine Veranstaltung bezüglich des Tages gibt. Und für all jene, die sich jetzt inzwischen, die sich jetzt hier diesen Internationalen Männertag zum Anlass nehmen wollen, um sie ihre eigene Männlichkeit zu hinterfragen und sich inhaltlich mit Männlichkeit, politischer Männlichkeit etc. auseinanderzusetzen. Kim Poster ist als Name jetzt im Beitrag manchmal gefallen und habe ich hier jetzt auch nochmal erwähnt in der Abmoderation. Kim Poster hat ein Buch geschrieben, das heißt Da Männlichkeit verraten, und das ist käuflich zu erwerben, zum Beispiel im Internet bei neofelisverlag.de, neofelis-verlag.de, und da kann man noch mehr Ideen von Kim Poster bezüglich Männlichkeit zum Beispiel sich anlesen. Eine andere nette Möglichkeit, um diesen Tag heute als Mann zu begegnen, ist, sich die vergangenen beiden Ausgaben zum Beispiel vom Boykott-Magazin reinzuziehen. Die gibt es als PDF-Download auf www.boykott-magazin.de/Ausgaben. Und da kann man die aktuelle Ausgabe auch kaufen. Dann hat man sie in Papierform, kann sie zu Hause rumliegen lassen oder seinem Vater unter den Weihnachtsbaum legen. Ist ja auch nicht mehr ganz so weit bis dahin. Und ansonsten kann man auch einfach mal so ein bisschen googeln, in die Buchhandlung seines Vertrauens gehen und so einen Tag tatsächlich auch einfach als Anlass nehmen. Wir springen aber jetzt in eine ganz andere Richtung. Nochmal musikalisch mit The Velvet Underground, Oh Sweet Nothing. Und danach gibt es nochmal einen kleinen Überblick über Veranstaltungen hier im Sendegebiet des Morgenmagazins MÖR. Viel Spaß mit Oh Sweet Nothing. Jimmy Brown, he ain't got nothing at all. Not the shirt right off his back, he ain't got nothing at all. And say a word for Ginger Brown, walks with his head down to the ground. Took the shoes right off his feet, to the bar right out in the street. And this is what he said: nothing at all. not the shirt on his back. No, we ain't got nothing at all. And say a word for Ginger. He walks with his head to the ground. They took the shoes. From his feet and threw the poor boy out into the street. And then he said, oh, this means nothing. She ain't got nothing at all. Sweet, sweet, sweet, sweet, nothing. Bevor das jetzt noch ewig so weitergeht mit diesen Gitarrenklängen und Geräuschen und Klingelingeling. Hier noch einmal ein kleiner Ausblick auf Veranstaltungen im Sendegebiet des Morgenmagazins. Zum Beispiel gibt es da nämlich heute in Halle an der Saale eine Veranstaltung zu. Nicht zu. Lieber mit dem Titel starten. Spielen für Erwachsene. Was ist das wohl? Es geht um Sextoys aus der Geschichte auch unter anderem, weil nämlich das mit den Sexspielzeugen und den Sextoys ist nicht erst ein Phänomen der 1960er Jahre, sondern reicht bis in die Antike zurück. Wer darauf Lust hat und Interesse daran hat, die kann sich das heute in Form eines Gespräches, eines Vortrags im Stadtmuseum in Halle anhören, in der großen Merkerstraße 10. Nicht heute, es tut mir leid, es ist morgen, am 20.11. Aber dann habt ihr noch viel Vorlauf. 18 bis 19.30 Uhr ist die Veranstaltung und der Eintritt ist frei. In Magdeburg gibt es auch eine Veranstaltung in eine andere Richtung. Da kann man nämlich kann man Lehren aus dem Chancenaufenthaltsrecht für inklusive, progressive und pragmatische Integrationspolitik ziehen. Kann man ziehen. Die werden dort gezogen. Mit dem Cast-Projekt und dem Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V. Das ist heute am 19. November, 16.30 Uhr bis 19 Uhr am Campus Theater Magdeburg am Johann Gottlob Nathusius Ring 5. Dann gibt es noch andere schöne Geschichten, nämlich zum Beispiel eine Online-Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Die findet via Zoom statt, heute 17 bis 20 Uhr. Und es geht darum zu lernen, wie man als Antifaschistin mit Interviewsituationen umgeht. Denn rechte Gewalt nimmt zu und Menschen, die sich antifaschistisch engagieren, geraten dabei dann auch manchmal immer wieder häufiger ins Visier. Und da kann es passieren, dass man in eine Interviewsituation kommt, und um darauf vorbereitet zu sein, kann man sich anmelden unter anmeldung@rosalux-sachsen.de und sich diesen Online-Vortrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung widmen. Man kann ihn sich geben. Und genau, der richtet sich vor allem an Menschen aus Sachsen. Heute am 19. November gibt es in Dresden Farbe, Druck und Tattoos gegen patriarchale Gewalt von 14 bis 20 Uhr. Da kann man nämlich sich vorbereiten auf den 25.11. und gemeinsam Transpis malen und Siebdrucken oder Linol drucken. Eins von beiden oder beides, wer weiß schon so genau. Demoschilder basteln etc. pp. Zusammen mit dem Zicke-Zacke-Kollektiv. Und stattfinden tut das Ganze im feministischen Begegnungszentrum ab 14 Uhr in Dresden. Und genau, hier bei Radio Korax auf der 95,9 in Halle und Umgebung geht es jetzt gleich weiter mit Ding Dong, der Käse ist da. Da habe ich mir sagen lassen, gibt es mausige Musikstücke zum Hören. Ich bin ja selber sehr gespannt und ich soll sagen, es eröffnet nicht.